So, ja, jetzt haben wir den rechten Schwung. Den rechten Schwung. Frauen den rechten Gold. Schwung. Der rechte Schwung, ja, der passt ja ganz gut zu ja, uns. Ja, genau. Das ist thematisch der Podcast mit dem rechten Schwung. Hallo, lieber Hörer. Hallo, willkommen. Lieber Hörer. Willkommen. Folge 12, die erste Folge im neuen Jahr. Aber das neue Jahr ist schon so alt, wir reden nicht mehr über Silvester, oder? Ja, das ist so. Wo warst du, Silvester? Kölner Hauptbahnhof. Super, ich auch. Prost. Ja, und Frauengold thematisch. Ich habe nämlich gelesen in einem Buch von einem deutschen unbekannten Schriftsteller. Stuckart Barre hat so ein Buch geschrieben. Und Frauengold. Nee, da kommt da drin kurz vor und das war einfach nur Alkohol. Und ich dachte, das passt thematisch wunderbar zu unserem Schaumbad. Also hysterische Frauen in den 60ern hat man einfach zu Alkoholikerinnen gemacht. Ich weiß nicht, ob das sehr hilfreich war. Ist ja auch unsere Zielgruppe. Ist unsere Zielgruppe. Hysterische Frauen aus den 60ern. Genau. Zeitreisende. Zeitreisende Frauen, weil die kommen mit unserem Weltbild noch klar. Ja, das passt ungefähr. Ja. Apropos schräges Weltbild. Ich habe gedacht, wir steigen heute direkt mit einem Thema ein. Oh, bitte, bitte. Ich habe mir ein Thema überlegt, weil ich hatte diese Woche die These, sind Reichsbürger vielleicht einfach nur konsequente Rollenspieler, die halt nie aufhören, dieses Rollenspiel zu spielen. Weißt du, so wie Mittelalter-Rollengames, die spielen halt einfach diese Reichsbürgerwelt konsequent durch. L-A-R-P-G heißt es? LARP? LARP-Spieler. Live-Action-Roleplay oder so. Ja, vielleicht. Vielleicht. Also vielleicht sind die einfach nur konsequent. Fies ist natürlich, dass sie da Xavier Naidu und irgendwelche Polizisten abschießen und andere harmlose Bürger. Aber im Prinzip ist halt einfach ein super Rollenspiel. Muss man ihnen lassen. Ja, die sind halt richtig in der Rolle. Und dann wird auch in echt getötet irgendwann. Zu Recht. Das ist, also sind halt eigentlich nur Rollenspieler, die in ihrem Rollenspiel einfach hängen geblieben sind. Vielleicht sind es auch keine Reichsbürger, sondern Reisbürger. Reisbürger? Also Burger aus, mit Reis. Reisbürger. Reisbürger. Kann auch sein. Was machen die dann? Ja, weiß ich nicht. Ja. Fand ich witzig. Scheint sowas Asiatisches zu sein. Verstehen wir natürlich als Mitteleuropäer mal wieder. Nicht? Nee. Weil ja auch Asien eigentlich der Kanada Asiens ist. Ja, das... Asien ist das Kanada von... Nee, Globus. Vielleicht. Der Erde. Also wir wissen zu wenig. Wir sind wie die Amerikaner. Wir haben nur Stereotypen über die Asiaten, dass sie alle freundlich sind und immer nicken. So denken Amis ja auch über... Also US-Amerikaner ja auch über Kanadier, dass die immer freundlich sind und nicken. Nicken, ja? Ja. Nee. Die können nicht Nein sagen, ne? Ich glaube, ein Kanadier kann auch nicht Nein sagen. Wenn hier bei Quietsche ist der Stuhl, auf dem ich heute sitzen muss, weil ich sitze heute nicht auf der schwarzen Couch. Weil wir einen Gast haben. Genau, das müssen wir gar nicht so geheimnisvoll. Oh, wir haben einen Gast. Das steht ja in der Beschreibung. Wir haben einen Gast. Wir haben einen Gast, ja. Wir werden einen Gast haben. Ich habe heute noch diesen anderen Podcast gehört, der uns Konkurrenz machen will mit dieser Nudel aus Köln und Berlin irgendwie. Ach, die zwei. Diese zwei Unbekannten, die, ihren kurzen Fame im Internet mal kurz ausgenutzt haben, um einen Podcast zu machen. Die wollten die Ehrlich Brothers zu Besuch haben. Ja. Ja, die wollten die Zauberer zu Besuch haben. Ja, wir haben, wir haben einen Zauberer zu Besuch. Besser. Und zwar die Ehrlich Brothers Stuttgarts. Ja, man darf ihn nicht Magic Martin nennen, aber er heißt Magic Martin. Er heißt tatsächlich Magic Martin. Wird heute auch wahrscheinlich nur Magic Martin genannt werden von uns. Ja, ich habe es mir schon fest vorgenommen, ihn die ganze Zeit Magic Martin zu nennen. Super. Das ist so das richtig dicke Luft hier im Raum. Ja, das ist immer, ja. Das fühlt sich ja, immer das am besten gut, an ja. bei Gästen. Und ganz neu auch bei unserem letzten Gast, dem großen Spielmacher, dem UFO, hatten wir noch keine Fragen vorbereitet. Heute haben wir ganz spitzfindige Fragen auch für die. Wir hatten super Fragen vorbereitet, wir hatten, irgendwie 500 Stück. Stimmt, wir hatten Fragen vor, aber die hat Scientology für uns. Ja, die habe ich, das ist mir halt in die Hände gefallen. Ja, wird spannend. Der Stuhl ist noch leer, wir machen den ersten Block alleine und... ja. Und sind mal wieder aufgeregt. Ja, aber ich dachte, dieses Reichsbürger-These bringt auch mehr... mehr Ding. Ja, da weiß ich, bin ich jetzt zu schlecht vorbereitet. Ja. Das ist ja vorher mal schreiben. Peter, wir reden über Reichsbürger heute. Ja, aber da hört man ja viel. Xavier Naidu, Reichsbürger, schießen, haben lustige Kennzeichen, machen sich eigene Dokumente, zahlen keine Steuern. Ja, machen sich selber Kennzeichen, ne? Ja. Aber ich habe auch letzt gelesen, da gibt es ganz verschiedene... Zahlen die dann auch eigentlich in Reichsmark, wenn sie sich ein die Auto haben eine eigene Währung gemacht, ja. Aber die müssen ja bei Bundesbürgern dann ihre Sachen kaufen. Ja, und das macht es ja spannend. Wie weit kann man mit dem Rollenspiel gehen? Also ja, ich glaube nämlich, die stoßen oft an Grenzen, deswegen sind die auch immer so wütend. Weil die immer aus dem Spiel gerissen werden. Das ist so, wie wenn du jetzt bei so einem konsequenten Live-Action-Roleplay-Mittelalter auf einmal da mit dem iPod rumrennst, dann hassen dich die Leute auch. Gab's, die machen dann auch mal so Anmerkungen, also so ist beim Rollenspielen, da sagst du kurz OOC, meldest du kurz an, OOC, das heißt Out of Character. Ah, okay. OOC, ich wollte nur kurz fragen, bla bla bla, wenn du was Organisatorisches fragst. Vielleicht machen die das dann auch so. Kurz OOC, ich hätte gern 3 Brezel und ich habe auch noch Euros. OOC, OOC, okay. Vielleicht, aber vielleicht sagt ein Reichsbürger dann OOC oder sagen die... Aus der Rolle ADR. Das ADR, ADR. ADR. Aus der Rolle. Ja. Oder einfach AfD. Vielleicht sagen die auch einfach AfD. Heißt aber aus der Rolle fahren. Oder Ausfahrt-Rolle. Trolle. Ausfahrtrolle. Wahrscheinlich. Und dann fangen sie an zu posten. Wie wird im Internet? Ja, das Internet, dass sie mit Westgeld bezahlen. Also mit modernem Geld wahrscheinlich. Wie kriegt ein Reichsbürger? Vielleicht haben die ein gutes Netzwerk und haben selber Internet gemacht. Ja, will uns denn mal, also ich glaube, wir haben unter den Hörern wahrscheinlich wahnsinnig viele Reichsbürger. Vielleicht möchte uns mal einer in seinen Staat. Ja, ihr habt ja verschiedene. Einladen. Ist mir auch egal, in welchen Grenzen von 1847 bis 1933 nehme ich alle Grenzen. Sogar die bis 45. Die ab 45 werden halt langweilig, weil dann müssen wir erstmal in Besatzungszonen fahren, dann wird er anstrengend, dann wird auf einmal administrativ nur Französisch gesprochen. Peter kann kein Französisch, ich kann kein Französisch. Obwohl du Franzose bist. Jean-Paul. Ja, mein... genau wie Lothar de Maizière ist ja auch Franzose. Lothar de Maizière und Oscar Lafontaine. Le Fontaine. Le Fontaine. La Fontaine. Oscar ist ein Mann, deshalb Le. Hast du mal Französisch gelernt? Ja, aber im Französischen ist es so, dass du den Nachnamen deiner Mutter bekommst. Deswegen kriegst du immer den weiblichen. Logisch. Ach so. La Fontaine. Also seine Mutter war ein Springbrunnen. Ja. Oscar, die Springbrunnenfrau. Gibt es noch andere Fontänen außer den Springbrunnen? Ja, Brunnen. Fontäne ist ja nur gut. Hoch rausspritzen. Spritzen, das, ja. Ja, nicht schlecht. Super, ganz guter Einstieg. Ja. Bockstark. Läuft heute. Bockstark. Hast du noch was zu erzählen? Ich habe noch eine Notiz von dir, ich weiß noch nicht. Ja, das ist eine super, super Story. Ich habe die Fundbüro-Service-Dings von der Deutschen Bahn in Anspruch nehmen dürfen. Ah ja, das hatte ich mir nämlich auch notiert. An Weihnachten. Ja. Das war schön. Peter hat Tasche im Zug verloren. Hast du mir ja... Jetzt hast du schon die Story erzählt. Ja, okay, aber, nächstes Thema. Nee, komm, erzähl doch mal so ganz, weil wichtig ist ja eigentlich auch die lebensverändernde Erfahrung, die du da gemacht hast. Es war super, ja, stimmt. Ja, das ist... Ja, das ist egal, die Botschaft. Die Botschaft. Das hat eine Botschaft, die Story, eine Moral. Ich bin umgestiegen, also Heiligabend 2017, hat doch eine Weihnachtsstory. Weihnachtsstory ist erlaubt, Silvester-Story ist erlaubt, weil wir auf der Domplatte die ganze Zeit Wache stehen mussten, damit keine Nafris sich mal amüsieren. Amüsierverbot auf der Domplatte war dieses Jahr. War das? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Also von uns beiden ausgerufen, das Schaumbad macht Ordnung. Das Schaumbad verbietet Spaß. Wir haben uns an dem Abend auch Hermann und Achim genannt, damit wir ein bisschen... härter klingen. Jetzt reden wir doch über Silvester. Nee, jetzt reden wir nicht drüber. Ja, Weihnachtsstory. Heiligabend 2017. 24.12. bin ich zu meinen Eltern gefahren, wie sich's gehört an Weihnachten. Driving home for Christmas. Genau. Ja. Und musste umsteigen in Orle. Orle, Orle. Ja. Unser Gast kommt übrigens aus Aalen. Ja, super. Ja, super Bogen. Ja. Und habe dann meine Tasche einfach beim Umsteigen im Zug gelassen. Und der Zug ist weiter nach Nürnberg gefahren. Und ich sah schon im nächsten Zug nach Heidenheim. Ja, Ostalb. Und die Tasche war weg. Das ist eigentlich die Story. Aber geil ist, war es dann, als es mir aufgefallen ist, so ziemlich schnell, nachdem ich in dem Zug saß, bin ich natürlich ganz nervös geworden und rumgelaufen habe. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Und die Leute haben mich angeguckt. Und dann, dann läuft man da dumm rum und ist ganz aufgeregt. Und die Leute wundern sich, warum. Was machst du in solchen Situationen? Was, wenn ich meine Tasche vergesse? Ja, wenn du so völlig aus der Fassung bist im öffentlichen Raum. Dann, das ist ganz unangenehm. Ja, da kann man nichts machen, außer rumrennen und fuck, fuck, fuck machen. Und neulich war ich sogar mal auch so eine Situation, öffentlicher Raum, völlig aus der Fassung geraten. Ich bin fast, mir ist fast schwarz vor Augen. Also ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Oh, okay. Vor Wut. Vor Wut? Ja, weil ich meine Bahn verpasst hatte. Ach so. Also das war ganz anders. Ja. Beim Umsteigen ist die U-Bahn mir vor der Nase weggefahren. Und da und ich warst du so wütend. Ja, und du kannst ja nicht da rumbrüllen am Hauptbahnhof, da am Uber-Ding. Und dann habe ich irgendwie hyperventiliert und wäre fast K.O. gegangen. Ja. Wenn wir jetzt so richtige Bullies wären, würden wir uns den Schwächsten am Bahnsteig suchen und unseren Frust direkt raus. Ja, das war das. Aber wir sind halt zivilisierte Menschen. Ja, genau. Deswegen müssen wir das alles mit uns ausmachen und dann wird uns halt mal... Ja. Ich werd, glaube ich, schnell zittrig, wenn ich mich so richtig... Ja, genau. Wenn man nichts rauslassen alles fängt an zu jucken, kennst du das? Genau, also am Rücken. Man kann ja nichts rauslassen. Du bist beim Friseur gewesen und überall sind Haare im T-Shirt hinten. Gerade so in Städten kannst du ja nicht einfach mal rumschreien. Ja. Das wusste ich schnell immer. Ist mir auch schon mal passiert an der U-Bahn. Ja, mir vor der Nase weg. Fuck! Aber dann gucken mich alle Leute an und dann musst du noch warten. Ja. Das ist echt unangenehm. Ich gab früher auch mal am Campus Stadtmitte von der Uni immer so einen Typen, dem sein Hobby war halt einfach rumrennen und schreien. Also, er war wahrscheinlich psychisch krank, aber ja, er hat halt einfach immer nur geschrien, also Schreitourette. Und er kam eigentlich so mit Regelmäßigkeit einmal am Tag schreien vorbei, den hast du sogar im Hörsaal gehört. Ja, das ist super. Das war aber eine schöne Konstante. Und ich hatte das Gefühl, der Mensch nimmt den Frust aller Studenten auf und schreit ihn einfach mal raus. Also ich habe mich danach immer befreit gefühlt, weil der Typ ja schon alles raus. Vielleicht war das so eine Art Jesus. Ja. Ja, aber geil war, als ich mich dann gefasst hatte, als ich dann aufgehört habe, fuck, zu sagen, habe ich die Fundbüro-Nummer von der Bahn gegoogelt und da angerufen. Und dann wurde es richtig unangenehm, weil Heiligabend sind die Züge natürlich voll, war so ein rammeliger Scheißzug, der ganz schön laut ist. Und dann konnte jeder zuhören. Und dann musste ich natürlich ins Telefon brüllen und dann musst du beschreiben, was in deiner Tasche ist. Und das ist dann unangenehm, wenn da Weihnachtsgeschenke drin sind. Stimmt, ja. Eine Star Wars Figur von Lego. Also die Leute gucken schon. Oh nee. Eine blaue Jeans? Ja, sowas hilft uns nicht. Ein schwarzes T-Shirt? Ja, sowas hilft uns nicht. Wir brauchen konkretes. Ja, eine Lego Star Wars Figur. Lätzchen. Ja. Zwei Flaschen Bier. Hatte ich auch noch drin. Und dann beim Abholen, erst Tage später, das war natürlich 24.12. In Nürnberg habe ich sie dann abgeholt. Ja. Ich hätte es mir noch zuschicken lassen können, aber dachte, scheiß drauf, ich mach mal einen Trip nach Nürnberg. Die letzten Printen noch kaufen, die so überwachen. Nein, das ist Aachen. Was ist denn Nürnberg? Was ist da weihnachtsmäßig? Lebkuchen. Fürth ist da. Das ist eigentlich alles, was Nürnberg hat. Ja, aber Nürnberg hat doch irgendeine Spezialität zu Weihnachten. Also so wie Aachen die Printen hat, hat Nürnberg doch den Lebkuchen, oder? Keine Ahnung. Nee, den Christkindlesmarkt. Ja, die haben so einen wunderschönen Christkindlesmarkt. Ja. Ich war auch vor kurzem auch in Nürnberg. Ah. Ja. Vielleicht warst du auch am 28. Dezember? Nee, wir waren Oktober. Ah, schade. Ja, und da musste ich dann nochmal die gleiche Tour machen. Da stand ich da in der Schlange so und dann musste ich nochmal beschreiben, was drin ist und so identifizieren, was meine. Dann musste ich nochmal diese Erniedrigung mit Star Wars Lego-Figur. Aber waren denn zwei Flaschen Bier. Waren denn deine Verwandten traurig, dass sie keine Geschenke bekommen haben von Taschenpeter? Nee, also nicht öffentlich. Okay. Also diejenigen, die keine Geschenke gekriegt haben, haben jetzt nicht gesagt, du Arsch. sondern ja, ja, das ist doch nicht schlimm. Das passiert doch. Was die dann untersuchen. Und hast du die Geschenke jetzt verschickt oder hast du sie dann wieder umgetauscht danach? Nee, ich war danach, habe ich die noch mal gesehen. Ah, okay. Die Betroffenen. Weil wäre ja eigentlich auch konsequent gewesen. Weihnachten ist jetzt vorbei. Jetzt ist die Schenkelzeit vorbei. Jetzt tausche ich wieder alles um. Also einfach um aus dem Verlust nächstes Jahr einen Gewinn zu ziehen. Einfach. Ja. Nee, für die Beschenkten war das super, weil die da noch... später nochmal. Ja, am 28. Ne? dann noch was gekriegt. Ja, eigentlich schön, ja. Ja. Aber war ganz gut. Und ja, was hat es mich gekostet? Irgendwie 50 Euro Sprit. Okay. Die Tour. Und eine Erkenntnis, dass man mit sehr wenig Klamotten ausgekommen. Ja, genau. Ich hatte eine Hose, ein T-Shirt, eine Jacke, ein Pulli, ein paar Socken. Ja. Ja, aber ich war ja dann bei Verwandten. Ein engerer Verwandter von mir hat eine ähnliche Figur wie ich. Der lieh mir dann seine Kleidung. Schießer Feinripp. Ja, tatsächlich. Ich habe mal wieder Unterhosen getragen über Weihnachten. War das auch ein gutes Gefühl? Ja, habe ich wirklich, seit ich 14 bin. Würde ich gerne nochmal, glaube ich, kaufe ich mir mal eine für sonntags, um auf der Couch rumzuhängen. Aber so eine Feinripp, eine lange Unterhose aber. Oh. So in einer langen Unterhose auf der Couch rumliegen. Ich glaube, da fühlst du dich so richtig. Dann fängst du an, wenn du dann was isst, auch einfach die Hände an der Unterhose abzuputzen. Ja, das wenn mach du so ich aber auch so. Ja, bei Boxershort ist ja auch wie ein Küchentuch. Nee, bei Hosen. Ach so. So Chips-Krümel. Alles wisch ich an meiner Hose ab. Deswegen steht da auch eine in der Ecke hier im Bad. Die hast du eben ausgezogen, gell? Ja, ja. Das ist meine Wasch... Stehhose. Meine Serviettenhose. Ja. Sehr schön, sehr schön. Cool. Ja. War aber... es geht auch ohne Kleidung. Da hast du den wahren Geist von Weihnachten wiedererkannt. Ja. Geht gar nicht um Geschenke und geht auch nicht darum, viel Zeug mit zu haben, sondern geht einfach nur darum, Solidarität zu erfahren. Genau. Und auch einfach mal eine Schießer Feinripp geliehen zu bekommen. Von engeren Verwandten. Ja, das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten, ja. Oh, es ist so, passt gar nicht zu Januar, dieses Gefühl der Solidarität. Der Januar ist so ein kalter Monat. Januar ist sehr kalt, ja. Der Januar, der zieht sich auch. Der zieht sich, ja. Also sonst denke ich immer, oh shit, der Monat ist auch schon wieder rum. Ja, und ja, jetzt was haben wir denn? 27. Ja, aber zum Glück, weil sonst hätten wir keine Folge im Januar. Ja, das war knapp. Unser großes Ziel ist nämlich dieses Jahr tatsächlich 12 Folgen rauszuhauen. Jahresvorsätze. Jahresvorsätze. Das ist auch unser einziger Vorsatz eigentlich. Und vielleicht auch mehr Gäste. Heute machen wir ja schon mal einen guten Anfang. Jo. Ja, das cool. ist das unser Vorsatz. Das hatten wir gar nicht besprochen. Nee, hatten wir auch gar nicht besprochen. Ja. Vielleicht machen wir doch gar nicht. Ja, genau. Finde ich auch nicht gut. Du, ich hatte mir noch notiert, dass wir heute die großen drei Ex-Promis machen möchten. Wollen wir die mit unserem Gast machen, damit er ganz spontan sich welche ausdenken muss? Ja, machen wir dann. Machen wir dann. Dann können wir uns nämlich auch noch welche ausdenken. Genau, ich habe nämlich keine. Was habe ich noch? Ich wollte noch, kennst du die Alcoholic Belts in Europe? Die Alkoholiker... Alkoholgürtel. Wieso heißen die Gürtel, ne, Kreise? Das sind Gürtel. So wie... Ist das so wie der... Der wie, Bible Belt in Amerika, so was Geografisches ist das. Ja, so wie der Weißwurst-Äquator im Prinzip, ja. Also wo trinkt man was? Genau, also es gibt drei Gürtel. Es gibt den Wodka-Gürtel, den Bier-Belt, Wodka-Belt und Wine-Belt. Fand ich ganz interessant. Bin ich einfach zufällig drüber gestolpert, habe ich nicht direkt gesucht. Ich glaube, der Wine-Belt ist knapp südlich der Alpen. Wein nach Bier. Ja, ne, Bier ist eigentlich Großbritannien, dann Niederlande und so, Benelux, Deutschland und Österreich. Okay, ja. Alles südlich davon ist Wein, alles nordöstlich ist Wodka. Hätte ich jetzt auch getippt. Ja. Polen ist schon Wodka. Ja, es gibt irgendwie ein gestreiftes Land. Tschechien hat ja auch eine große Biertradition. Da wurde ja Pilz erfunden. Ja, das ist, glaube ich, so ein gestreiftes Land. Ja. Da gibt's so eine Karte. Aber Deutschland sollte ja eigentlich auch ein gestreiftes Land sein. Wir haben ja schon Weinregionen. So. Ja, aber es geht ja um das dominante Getränk. Ah, okay. Ja. Wir trinken ja zum Beispiel im Podcast hauptsächlich Wein. Und Sekt. Und Sektchen, ja. Edelherb. Edelherb. Legendäres Kulmbacher. Oh, das ist nicht aus Nürnberg? Du, ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Das hätte ich noch von Silvester haben Gäste mitgebracht. Also ich weiß, das ist fränkisch. Jetzt habe ich doch über Silvester geredet. Haben mir Gäste mit zur Domplatte gebracht, als wir da aufgepasst haben. Wo seid ihr Silvester? Ja, wir durften nämlich Glasflaschen mit reinbringen. Ja, weil wir ja die Aufpasser waren. Wir hatten Wir hatten schwarz-rot-goldene Jacken an und haben die ganze Zeit jeden kontrolliert, der auch nur vom Farbton der Haare, und wir haben sehr dunkle Haare, deswegen waren da ganz so viele. Nee, ich bin blond. Du bist blond, ja, aber ich. Deswegen hast du auch jeden kontrolliert? Ja. Ich habe ganz wenige kontrolliert. Ich habe dich auch manchmal kontrolliert. Ja. Jetzt aber mal her! Du hast auch so ein bisschen gekräuseltes Haar. Deshalb, ich habe gekräuseltes Haar? Ja, was auch nicht sehr. Was auch ein bisschen undeutsch ist. Ja, und ich habe auch eigentlich hier so ein. Gefährlichen Bart eigentlich schon fast. Also, ja, ein bisschen. Wenn ich mir die Oberlippe wegkassiere, dann, ja. Also bei den zu Zeiten der Kreuzzügen haben sie ja alle geköpft, die einen Vollbart hatten. Ehrlich? Haben sie mal gemacht. Aber die haben doch damals auch gedacht, Jesus hätte auch einen Bart gehabt, oder? Das alte Bild von Jesus ist doch schon immer mit Bart. Warum haben dann auf einmal die Kreuzzügler ein Problem mit Bart gehabt? Ja, weil sie so Muslime identifiziert haben. Ja, dann hätten, was weiß denn ich? Dann hätten die Kreuzzügler ja Jesus getötet. Die Kreuzzüge haben nicht auch Moslem? Auf jeden Fall war er Araber. Jude. Ja, Jude, Moslem. Auf jeden Fall aus Arabien. Er war auf jeden Fall alles. Also er war alles, und die von christlichem Abendland, Palawan, auch. Das waren Barbaren. Das waren Barbaren, ja. Die an Thor geglaubt haben. Genau. Zeus. Und jetzt berufen sie sich aber auf einen jüdischen Araber. Und reden von mitteleuropäischen Werten. Ja. Mit gekräuselten. Und einer langen Hippie-Friseur. Eine lange Hippie-Haare hat der gehabt. So wie er gezeichnet wird. In Wirklichkeit war er wahrscheinlich viel, viel dunkler. Er sah aus wie Jesus aus... ich glaube, der echte Jesus war viel näher an Jesus aus The Big Lebowski. Ja, kann gut sein. Als das Bild, was von der christlichen Kirche über Jesus gemalt wird. Glaubst du, der hat auch manchmal seinen Pimmel ausgepackt vor kleinen Kindern? Zwölfjährige. Ja? Wahrscheinlich. Damals ist man ja sehr viel nackt rumgelaufen. Nee, eigentlich gar nicht. Man weiß ich gar nicht. Doch, die hatten ja mal diese Gewänder an. Wenn Wind war, war man ja automatisch nackt. Ja, also, und damals waren Zwölfjährige ja auch ganz normale Erwachsene. Ja, vollwertige also Bürger. Zwölf hast du gearbeitet. Da waren wir schon wahlberechtigt, konnten einen Führerschein machen. Ja. Hast du auch als Zwölfjähriger so Fragen beantworten müssen. Oh, du bist jetzt 12 geworden. Wann kommt denn der Erste? Willst du mit mal ein Haus bauen? Und Kinder? Wann wollt ihr denn mal heiraten? All diese Fragen, die man heute so ab 30 beantworten muss, musste damals ein 12-Jähriger beantworten. Bei dir wird langsam aber auch Zeit, oder? Hälfte des Lebens ist rum. Stimmt, ja. Ja, wahrscheinlich war das so. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Achso, Jesus hatte auch einen Bart. Ja. Ja. Genau. Vielleicht war er auch Holzfäller. Kanadischer Holzfäller. Nee, arabischer Holzfäller. Aber im Flanellhemd. So. Mhm. Holzfäller haben ja auch immer Bärte. Ja. Und Singer-Songwriter, die sehen immer aus wie Holzfäller. Weißt du, so diese klassischen... Ja, diese Hemden. Ja, Flanellhemd. Flanell, rötlich kariert. Ja, rot-schwarz kariert. Ich habe neulich eine YouTube-Session mit, wie heißen sie, Monty Python, habe ich jetzt gelernt. Es wird Monty Python ausgesprochen. Das sagt aber kein Mensch in Deutschland. Ja, Monty Python. Monty. Da gibt es ja dieses Lumberjack-Lied. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ich will Holzfäller werden. Ich habe mir echt schon öfter gedacht, vielleicht mache ich das dieses Jahr. Holzfäller werden. Ja, einfach mal Holzfäller werden. Ich meine, das kriege ich doch hin, oder? Eigentlich brauchst du nur eine Schnittschutzhose. Ja, ich brauche halt einen Vollbart. Ein Vollbart und eine Schnittschutzhose. Schnittschutzhose ist ganz wichtig. Ja, und dieses, wenn du mit Hemd, natürlich. Ja. Sind nämlich meine zwei Lieblings... Also es gibt drei Lieblingswörter des Eifeler Platz. Und zwei davon haben mit Holzfällen zu tun. Ja, und ja. Bitte? Die Motorsäge heißt auf Eifeler Platt Büschmoped. Büschmoped, sehr gut. Ja. Gutes Wort. Also Büsch heißt Wald. Okay. Also wie das Gebüsch. Man sagt Busch. Wald. Also Buschmoped, weil und Schnittschutz. Gut, dass du es nochmal erklärt hast. Ja. Ja, man muss Schnittschutzbox. Schnittschutzbox. Ja, Box ist ja Hose, gell? Ja. Und also Box. Schnittschutzhose einfach. Ja. Und dann natürlich Unafletsch für Unterhose. Ja. Weil das tatsächlich ganz lustig ist. Ne? Also eine lange Unterhose heißt auch lang Unafletsch, aber eine Schnittschutzhose heißt Schnittschutzbux. Sagt man auch Fletsch zum weiblichen Geschlechtsorgan? Nee, ich glaube nicht. Habe ich mal in Trier gehört. In der Fletsch von deiner Mutter ist immer gut Getümmel. Ja, aber Fletsch ist, glaube ich, nur Ritze. Ja. Also, kann auch hier diese von großen, Bauarbeiter-Dekolleté kann, glaube ich, auch eine Fletch sein. Es gibt eine große Trierer Rap-Kombo. Die heißt wie? Mahatma Hitler. Ah, habe ich schon mal gehört, ja. Also weil, die gibt es natürlich nicht mehr, das war vor 15 Jahren. Ja doch, der Name sagt mir so gut, weil das ist ja total lustig, weil Mahatma Gandhi ist ja eher so der Inbegriff des Guten, gell? Und Hitler ist ja eher so... Das war der Humor von 2004. Umstritten, also deswegen zwischen gut und umstritten. Also für jetzt. Ja, super. Ja. Ich glaube, die Tour hieß Adolf Gandhi Tour. Wow. Irgendwie so. Ja. Und die sind mal in einem McDonald's-Klo aufgetreten. Das war nicht schlecht. Ja. Das war 2004 war sowas krass. Ja. Was heute macht, sagt man, das sind fucking Hipster irgendwas. Ja. Aber damals war das cool. Ja. Aber erinnert mich trotzdem an Bernd Stelter, diesen komischen kenn ich nicht. Alten Mann, der doch, der hat früher so RTL-Sendungen moderiert. Jedenfalls hatte der den Song Mahatma Glück, Mahatma Pech, Mahatma Gandhi. Ach, den Song kenne ich, ja. Fantastischer Song. Mhm. Richtig. Der jongliert richtig mit der deutschen Sprache. Ja. Mahatma Pech? Ja, ja, ich habe es verstanden. Aber Mahatma Glück? Das ist ein super Brain. Der letzte universal gelehrte Deutsche war. Ja, also erst kam Heinz Erhardt, dann kam Karl Marx. Und dann kam Bernd Stelter mit Mahatma Glück, Mahatma Pech, Mahatma Gandhi. Das Kapital des Kölscher Karnevals. Kann sein, ja. Nee, früher gab es ja viele Universalgelehrte. Ja. Da Vinci, also die nicht nur Physik gut konnten, sondern auch sich Geisteswissenschaften damit auseinandergesetzt haben. Und Führerschein hatten noch zusätzlich. Ja. Ja. Und gemalt haben. Man sagt ja, Karl Marx war der letzte Universalgelehrte. Sag mal. Ja, hat zumindest die ZDF-Doku gesagt, die ich neulich gesehen habe. Da wären wir wieder bei Trier. Waren vielleicht Mahatma Hitler. Gibt in die Worms gibt es ein Viertel, das heißt Karl-Marx-Viertel oder Karl-Marx-Distrikt oder so. Okay. Was hat Worms damit zu tun? Vielleicht war er da mal, also Trier und Worms ist ja nicht mehr so weit. Vielleicht war er da zum Zocken. Au! Oder er war bei dem Wormatia-Worms-Spiel. Ja, super, super. Vielleicht war der zu Zeiten da, als Wolfram Wurm da noch gespielt hat. Wolfram Wurm beim Wormatia-Worms. Eigentlich auch der beste Vereinsname überhaupt, Wormatia-Worms. Ich liebe ihn. Ja. Wir haben, glaube ich, schon mal im Podcast drüber geredet, auch über Wolfram Wurm. Heidi Heidenheim wäre natürlich auch ein toller Name. Heidi Heidenheim? Für eine Literatin. Heidi Heidenheim. Ja, die neue Juli C., Heidi Heidenheim. Ja, das ist, wer macht denn sowas? Ein Geburtsort als Nachnamen? Schieb, schieb. Aber schieb. Schieb, schieb, schieb, schieb. Du, ich glaube, ich habe Bock, nochmal aus der Wanne kurz zu steigen, um meine Blase nochmal zu entleeren. Mein erstes Bier ist auch leer. Ja, mach's lieber, steig lieber raus. Und ich würde vorschlagen, bevor unser Gast kommt, machen wir die kürzeste Rubrik ever. Mit dem altbekannten Abbinder hier. Wirkt noch immer. Sascha Lobo. Oh, Sascha Lobo. Sascha Lobo. Das ist kommt Idee. Jetzt. So wie Sascha Lobo. Du hast ein rotes Giro. So wie Sascha Lobo. Du hast einen starken Blick. So wie Sascha Lobo. Du hast eine feste Meinung. So wie Sascha Lobo. Du hast einen roten Iro, Sascha Lobo. Du hast einen roten Iro, Sascha Lobo. Du hast einen starren Blick, wie Sascha Lobo. Und eine feste Meinung, wie Sascha Lobo. Ja, ist auch super für den Namen. So professionelles Podcasten. Einfach mal nach dem. So moderiert man an. Genau, so wie Sascha Lobo. Ja, lang nicht gehört. Ja. Diesen meiner Klammer. Meinung nach schreibt Sascha Lobo ja nur über Technik. Ja. Und tut er ja eigentlich gar nicht, aber mein Thema hat wieder mit Technik eigentlich zu tun. Aber ist eine These, und zwar hat Amazon ja jetzt diesen Supermarkt eröffnet, diesen Amazon Go. In den Vereinigten Staaten. Genau, wo man einfach reinlatschen kann, Zeug kauft und dann seine Kreditkarte irgendwie nochmals durchziehen muss, sondern einfach wieder rausgeht. Aber im Prinzip ist er ja eigentlich halt Modell Quelle-Shop. Kennst du noch den Quelle-Shop? Oder auch, gab auch Neckermann-Shops? Ich glaub, ja, ich komme aus einer Kleinstadt, aber da gab es auch so einen kleinen Quelle-Shop. Und ich hatte damals ein Sega Master-System. Oh ja, haben wir, glaube ich, sogar schon besprochen. Und da bin ich immer in den Quelle-Shop gegangen, habe mir die Spiele im Quelle-Katalog rausgesucht und dann konntest du in den Quelle-Shop gehen, weil da musstest du keine Versandkosten zahlen. Ja. Und auch, damals hat man sehr viel mit Nachnahmegebühr noch bestellt. Ja, ja. Das genau. Da hat der Briefträger geklingelt und dann muss man das Geld passend da haben zu bezahlen. Oder du bist in den Quelle-Shop gegangen, zu der Quelle-Shop-Frau und hast gesagt, ich hätte gern Sonic oder die Olympia Games 96 oder und dann hat die das bestellt und dann konntest du gute 5 Tage später im Quelle-Shop nochmal vorbeigehen, weil das hat meistens 4 bis 5 Tage gedauert und konntest deine Quelle-Bestellung im Quelle-Shop abholen. Und das gleiche macht Amazon ja jetzt auch, nur dass du nicht mehr Bescheid sagen musst, sondern das ist halt da. Ja, ja, gut, das ist eher ein Supermarkt. Aber die Frage Seattle, ist, wieso gibt es den Quelle-Shop nicht mehr? Gibt es Quelle überhaupt noch? Otto gibt es noch? Ich glaube, Quelle gibt es noch, oder? Oder ist Quelle von Otto gekauft worden und gibt nur noch Otto? Ich weiß es gar nicht. Was ist aus den alten Katalogen geworden? Was machen die Jugendlichen heute, wenn sie mal BHs sehen wollen? Ja, die Sex. Gehen die einfach ins Internet? Die ersten sexuellen Gehversuche war der Quelle-Katalog. Der Quelle-Katalog hat mehr getan als jedes Schulbuch. Ja, auf jeden Fall. Biologieunterricht. Der Quelle-Katalog war enorm wichtig. Da kann Amazon heute wahrscheinlich auch leisten. Allerdings, die zweite Frage, die sich mir gestellt hat, ist, wenn jetzt Amazon hier diesen Amazon Go Supermarkt aufmacht, dann müssten die ja rein theoretisch, gehst du da ja rein und du kaufst in Deutschland ein Produkt und musst 19% Mehrwertsteuer drauf zahlen. Ja. Da Amazon aber hervorragend ist darin, Steuern zu vermeiden, wo fließen die Steuern hin? Verdient Amazon vielleicht muss die 19% erheben, rechnet die aber wieder so geschickt um, dass sie eigentlich bei Amazon landen und man dann eigentlich noch 19% Amazon-Steuer zahlt. Und sag mal Amazon. In Deutschland, Amazon. Amazon. Genau. Sag genau. Amazon. Es kommt ja von Amazing. Ja. Und oh, nee. Nee, es kommt from A to Z. Ja, nee, eigentlich wurde Amazon, ich sag gerne Amazon irgendwie, klingt das. Ich sag Amazon. Das ist so ein Weltkonzern, der eh zu viel Macht hat, dann, weißt du, das ist so wirkt er wenigstens nicht so ganz so bedrohlich, das ist der Amazon. Jedenfalls habe ich gehört, das wäre von einer Hardcore-Feministin. Also Alice Schwarzer hätte Amazon gegründet. Okay. Ich dachte immer, es hätte mit diesem Fluss in Brasilien zu tun. Früher ein feministischer Buchversand. Amazon. Okay. Ja. Da gab es ja Feministische. Ach, deshalb. Die haben feministische Literatur und du konntest da ein paar Tonträger kaufen. Also ich bin ja tatsächlich schon drin, Amazon weil Kunde. Claudia Roth unbedingt. Auch Feministin. Ja, und die war ja Managerin von Tonstein Scherben. Damals, als sie in den 70ern Amazon gegründet haben, hat Claudia bei der guten alten Alice angerufen und hat gesagt, du, die Scherben sind aber auch ein Katalog. Damals war der noch ein Katalog. Ja, es war der Amazon-Katalog. Ja. Und dann konntest du halt... Aber eine große, linke Feministenfamilie, Amazon. Ja. Amazon. Und irgendwann, ich glaube, der Kapitalismus ist schuld, in den 90ern hat er ein gewiefter Ami dann gekauft, hat erst die feministische Fachliteratur verkauft und dann hat er immer heimlich... Aber gibt es bestimmt immer noch, oder? ...heimlich Zweiter Weltkriegsmemoralia und so untergejubelt. Also Weltkrieg kaufen. Als Amazon ganz am Anfang online gegangen ist, konntest du eigentlich nur Wund- und Heilsalbe, feministische Literatur und... Globuli und... Wehrmachtshelme kaufen. Wehrmachtshelme und SS-Orden. Aber natürlich nicht in Deutschland. Deswegen ist das auch lange nicht aufgefallen. Ah, okay. Weil Alice und Claudia sind dann draufgegangen und in Deutschland waren die Sachen halt geblockt. Und dann war halt nur die Literatur und Wund und Heilsalbe und Globuli, da kannst du ja auch nichts sagen. Echt, sind die tot? Wer? Claudia und Alice. Nee. Sind draufgegangen? Nee, habe ich noch nie. Hast du gerade gesagt? Nein, die wurden geblockt. Die Seiten mit den... Ach so. Wehrmachtshelme. Ach so, ja. Okay. Meine Fresse. Wieso soll ja, ich bin auf Rot tot sein? Beate Use ist, glaube ich. Ah nee, die ist insolvent, aber die lebte, glaube ich, auch noch. Weiß ich nicht. Bestimmt. Und Beate Use. Wer stirbt denn dieses Jahr? Wer dieses Jahr stirbt? Wer ist der nächste Bundeskanzler, der stirbt? Ah nee, das ist wieder ein neues großes Thema. Das ist ein großes Thema, das machen wir aber noch zum Abschluss, weil eigentlich ist Amazon Go auch damit abgehakt. Ich finde, statt Amazon Go sollte wieder der Quelle-Shop wiederkommen. Ich habe neulich eine alte Rechnung in meiner Schublade gefunden, die bewiesen hat, dass ich schon seit 2001, glaube ich, Amazon-Kunde bin. Also meine ersten Bestellungen waren noch in D-Mark bei Amazon. Da habe ich noch ge-Ebayed. Aber das war total, ich weiß noch damals, also wegen Nachname komme ich da gerade drauf, dass man das immer voll der Scheiß war, irgendwas zu bestellen. Aber mit Amazon, das hat dann einfach von meinem Girokonto abgebucht und war total begeistert. Also ich muss gar nichts machen, das kommt einfach am nächsten Tag. Weißt du, bei eBay, eBay, da musst du mal ja noch überweisen meistens. Ne? da ging ja nur über Weiß. Ja, deshalb habe ich das nie gemacht. Naja. Wo waren wir jetzt? Der nächste Bundeskanzler, der stirbt. Nee, der nächste, der stirbt. Oder Bundeskanzler tippe ich auf... Wer lebt denn noch, außer Schröder und Merkel? Helmut Kohl ist tot. Ja, wir haben nur noch Schröder und Merkel. Dann tippe ich auf... Ich glaube, Gerhard Schröder lebt länger als Angela Merkel. Ja? Ja. Wenn die jetzt mal irgendwann aus dem Amt ist, kippt die sofort um. Meinst du? Ja. Und wer als nächstes stirbt, ist, mutige These, Thomas Gottschalk. Ja? Oh. Ich tippe auf Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk. Ich sag... ich habe immer, der ist noch ganz so alt. Wenn mich jemand gefragt hat, wer stirbt als nächstes, welcher Star oder berühmte Persönlichkeit stirbt als nächstes, habe ich immer Helmut Kohl gesagt. Ja, jetzt ist er tot, cool, jetzt habe ich niemanden mehr. Ja, dann überleg dir doch schnell an. Also ich glaube auch nicht, dass Thomas Gottschalk eines natürlichen Todes stirbt, sondern der hat einen Autounfall in Malibu. Da fährt er noch viel Auto. Nee, der mit dem Auto. Fliegt der nicht jede Woche von Deutschland nach Amerika? Ja, aber auf dem Weg zum Flughafen mit seinem Auto wird er einen Autounfall haben. 2018 wird Thomas Gottschalk, tut mir leid, ich mag Thomas Gottschalk eigentlich, zwei Nasen hanken super, ja, sein Großvater. Man kann eigentlich nichts gegen Thomas Gottschalk sagen. Nee, aber ich tippe einfach mal drauf, Thomas, pass auf beim Autofahren. Ja, wir wollen dich noch zu Gast haben. Ja. Ja, Thomas, ich sag Jan Böhmermann. Jan Böhmermann stirbt 2018. Ja. Ja. Und ja gut, uns verbindet eine Feindschaft. Diese Podcast-Klauerei. Ich würde mich freuen, ja, wenn Jan Böhmermann stirbt. Allein schon, weil ihr Ingo eingeladen habt. Du hattest Ingo zu Gast. Ja, uns weggeklaut. Ja. Der hat ja bei uns dann angerufen. Ja, ich kann heute nicht, ich habe so einen Termin in Köln. Und dann sitzt er im Neo-Magazin. Mieser Penner. Ich unterschlag extra das Royal. Gut, wir sind schlecht gelaunt, das ist super. Gleich kommt unser Gast. Ihr hört nochmal ein... coolen, einen von den beliebten und coolen und auch das herzerwärmenden, liebevoll gemachten Einspielern vom Schaumbad für euch. Welchen denn? Vom Schaumbad. Ihr könnt ja mal raten. Ratet mal. Ihr kriegt jetzt 3 Sekunden und dann kommt er. 1, 2, 3. Was hältst du denn hier von dem Alkoholverbot im Stadion? Scheiße, ey. Warum? Saufen uns vorher ein. Glaubst du nicht, dass sich das Randalieren ein bisschen dadurch ändern würde? Wenn da schlimmer, ey. Warum? Ja, warum, ey? Weil wir dann vorher saufen, ey, und dann kommen die Flachmänner und Schnaps und alles, ja, immer noch besser hier, ey. Scheiße, ey. Ja, warum, ey? Weil wir dann... Scheiße, ey. Ja, warum, ey? Weil wir dann... Scheiße, ey. Ja, warum, ey? Weil wir dann... Scheiße, ey. Ja, wir sind zurück und unser Gast ist tatsächlich da. Jetzt ist er da, sitzt hier bei uns am Tisch. Wir dürfen dich nicht Magic Martin nennen, oder? Ach, eigentlich nicht unbedingt. Nee. Du willst dich von dem Namen verabschieden? Weil dann stell dich doch mal vor, wie heißt du denn? Ich heiße Martin. Ihr kennt mich vielleicht von Kesselpunks, der ein oder andere. Das ist mein YouTube-Channel. Und vielleicht kennt mich der ein oder andere auch vom Biertrinken in Stuttgart. Und ich bin jetzt als Zauberer unterwegs und bin da aber noch auf der Suche nach einem vernünftigen Namen, weil ich Magic Martin ganz schön ausgelutscht und langweilig finde. Ja, aber Magic Martin traurig, lässt sich gut skandieren. Ja. Es ist halt eine schöne Alliteration irgendwie so, weißt du? Also sogar eine doppelte Alliteration. Mama. Ja, ja, aber es gibt ja... Du bist die Mutter aller Zauberer. Es gibt ja zum einen diesen furchtbaren diesen Film über diesen Stripper, der Magic Mike heißt. Und dann gibt es, glaube ich, ganz viele Leute, die Mike oder Max oder was weiß ich heißen. Und die heißen dann auch alle Magic Mike und Magic. Okay, Magic Max. Ja, schade. Lässt sich gut rufen. Aber vielleicht findest du ja noch was. Also neulich war ein Freund war auf einer Veranstaltung letztes Wochenende und hat erzählt, da wurde Magic Martin viel skandiert und das kam super. Echt? 500 Leute haben Magic Martin gebrüllt. Das war krass. Hat er erzählt, soll ganz gut gewesen sein. Ja, stimmt, so ein komisches Punk-Rock-Konzert oder so. Mhm. Ja. Ja, verrückt. Du, mir fällt gerade ein, ich saß früher mal bei Martin im Radio. Der war tatsächlich mal Radiomoderator, deswegen müssen wir uns heute echt anstrengen. Ach, jetzt stimmt, wo er seine Radiostimme ausgepackt hat. Ja, wir haben echt ein Profi-Radio. Der steht nicht nur auf jeder Bühne Stuttgarts mit der Kamera, sondern der hat früher mal Radio gemacht auch. Ach du Scheiße, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, das haben wahrscheinlich ähnlich viele Leute gehört wie das Schaumbad. Radioaktiv so laut viele. In Heidelberg. Radioaktiv laut war damals die Sendung, genau. Im guten alten Heidelberg. Ich war sogar zweimal zu Gast, gell? Boah, weiß ich tatsächlich. Ich glaube, ich war zweimal bei dir. Du bist auf jeden Fall immer zu spät gekommen, wie auch heute. Ja. Das ist dein Trademark. Und das Studio war aber nicht so professionell mit Eierschalen, Kartons an der Decke und so. Na, eine Badewanne mitten im Studio war nicht da. Ja. Ja, nee. Sowas haben nur wir. Wie findest du die Wassertemperatur? Ja, ein bisschen zu kalt. Also okay, lass mal nochmal nach. Lass mal nachlaufen. Wir haben ja jetzt die unterirdischen Düsen auch, das wird man gar nicht hört. Die Hosenheizung anmachen. Eine Hosenheizung. Ich habe mich immer gewundert, warum hast du den Podcast nie hört wieder. Das doch, in der ersten Folge hörst du noch, da hatten wir die Technik noch nicht. Wir schneiden das immer nachträglich raus und unser Soundingenieur bearbeitet das Geplätscher immer raus im Nachhinein. Wir haben da eine Agentur, die das machen das für uns. Ja, du bist ein Tausendsacher und jetzt auch Magier. Tausendsacher? Tausendsacher. Ich bin ein Tausendsacher, sondern Tausendsacher. Tausend Sachen machst du. Ja, er macht tausend Sachen einfach. Ja, ich weiß nicht. Ich habe schon immer irgendwie verschiedenste Hobbys gehabt, aber ja. Zurzeit mache ich eigentlich hauptsächlich Zaubern und Arbeiten und Familie und so. Sehr schön. Das sind gute Sachen. Ja. Zaubern, Arbeiten und Familie. Zaubern, Arbeiten, Familie. Das ist das neue Haus-Autogarten. Ja. Zaubern, Arbeiten, Familie. Ja, das Traurige ist halt, dass dann immer die anderen Hobbys wie Kesselpunks und so, das bleibt dann immer auf der Strecke. Ja, man kann immer nur ein Hobby haben, also eins richtig machen. Also ich wollte mal Schriftsteller werden, dann habe ich mich auf die Podcasterei fokussiert. Und, läuft. Läuft. Also unser einer Hörer ist immer total zufrieden. Ja? Grüß dich. Grüß dich. Hi. Hörer. Wir laden jetzt immer Gäste ein, damit wenigstens die Folge noch von der zweiten Person gehört wird. Das ist auch ein gutes Konzept, finde ich. Ich weiß nicht. Du kannst dich auch richtig gehen lassen. Wir haben nämlich keine weiblichen Hörer. Ja. Also wenn du jetzt irgendwie Herrenwitze hast, nur raus damit. Immer raus damit. Ich wollte tatsächlich mit einer ernsthaften Frage an Martin starten, weil die mich tatsächlich interessiert. Und die ist tatsächlich ernst. Du wirst überrascht sein. Aber ich habe mich schon, du hast auch die ganze Zeit Zauberei gesagt. Aber was ist der Unterschied zwischen Zauberei und Magie? Das ist eine sehr gute Frage. Ist das ein Synonym? Ich glaube. Sag mal. Ich würde schon sagen. Sag mal, Magier und Zauberer ist. Also David Copperfield war sowohl Magier als auch Zauberer. Ja, es gibt. Ich weiß nicht, es gibt halt in der Zauberei, die Leute, die nehmen sich ja unterschiedlich ernst. Da gibt es ja dann die verschiedenen Sparten und die verschiedenen Subgenres oder Disziplinen, so nennen wir es mal so. Und ich glaube, also da gibt es einen Unterschied zum Beispiel zwischen Zauberern und Mentalisten. Also die Mentalisten sind dann die Gedankenleser und die nehmen sich immer alle sehr, sehr ernst. Ich denke an eine 6, ich denke an eine 6. Hast du an eine 6 gedacht? So ungefähr. Ja. Und aber ich glaube, Zauberer und Magier, das ist eher so ein Synonym. Okay. Ich glaube, Zaubern und Magie. Magie ist halt die Macht, die man hat, und Zaubern ist das, also ist was Linguistisches. Oder ist Zauberer auch weniger trennscharf, weil Harry Potter ist ja auch ein Zauberer, aber der zaubert ja wirklich, der macht ja keine Tricks. Ja, aber, und der hat Magie als Macht in sich. Was die Jedis als Macht haben, hat Harry Potter Magie. Die Jedis ist Star Wars, gell? Nee, Star Wars. Ja. Da kenne ich ja nur Spaceballs, die Filmadaption. Da ist Magie Saft. Die Kraft des Saftes. Ja, was Macht ist in Star Wars ist Saft. Und ja, cool. Also ich konnte die Frage wahrscheinlich schlecht beantworten. Ja, aber jetzt wissen wir es ja eigentlich. Ja. Wir diskutieren ja die Fragen. Ja, genau. Ich weiß ja. Wir haben auch tatsächlich schon mal, tatsächlich zweimal, das habe ich immer verschwiegen, Leute nach dem Podcast geschrieben, falsch, habt ihr total falsch hergeleitet, dieses Rinde, Borke und so weiter, als wir über Bäume geredet haben. Natürlich ist er falsch, wir googeln halt nicht währenddessen. Ja. Wir sind halt nicht so Klugscheißer wie dieser Berliner und dieser Kölner, die ihren Podcast immer so. Die haben ja auch eine Redaktion hinter sich. Wir dissen oft Jan Böhmermann und Olli Schulz, aber nur weil die uns Ingo Zamperoni, und die haben viele Themen von uns aufgegriffen, einen Monat später. Ja, immer wenn wir über jemanden reden, reden die einen Monat und später. Machen, oder haben machen zu Gast in der nächsten Show. Einmal wöchentlich eine Sendung, und komischerweise sind wir mit unserer monatlichen Sendung. Ist das der eine Hörer? Wahrscheinlich. Ja, ich denke, das haben wir uns auch schon gedacht. Nur wer ist es? Olli Schulz oder Jan Böhmermann? Gute Spionage. Mit Olli Schulz? Wahrscheinlich irgendein Praktikant, der muss alle Podcasts durchhören von allen Konkurrenzformaten. Hör dir mal, da ist so ein Neuer aus Stuttgart, der Schaumbad. Kann nichts sein, aber hör mal rein. Und gute Gastempfehlung. Sitzt da so ein armer Typ, und der sitzt dann da und muss dann erst eine Stunde Schaumbad hören, und dann muss er noch die Stunde, was weiß ich, wie heißt der, das Äquivalent aus Hannover. Da gibt es bestimmt ganz viele. Die Sauna, ja, das, die Schwitzkammer oder so. Die Schwitzkammer Hannover. Das Herrenzimmer aus München. Ich habe tatsächlich mal, wenn ein Bekannter von mir in Köln in so einem Podcast war, ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß, war auch traurigerweise ein Typ, der musste nicht immer Gäste einladen, weil ich glaube, nichts ist schlimmer, als alleine einen Podcast zu machen. Ja, ich habe einen, den ich regelmäßig höre, und der ist tatsächlich ganz gut. Echt? Ja. Also da käme ich mir schizophren vor, wenn ich jetzt alleine da vorm Mikro säße, und dann würde ich mich zu wichtig nehmen, glaube ich. Ich bin froh, dass ich Peter habe. Und ab und zu Gäste. Ja, ab und zu Gäste. Ja. Bist du eigentlich böse, wenn man dich Gandalf nennt? Ja, also... keine Ahnung. Sieht uns doch sehr ähnlich. Genau. Ja, also nur vom Look. Und ich frage mich die ganze Zeit, ist das ein dreckiges Weiß oder ist das ein helles Grau? Ich bin so auf dem Weg von Gandalf der Graue zu Gandalf der Weiße. Das ist ein langer Weg. Ja. Jetzt muss irgendein Drache kommen oder was auch immer das für ein Tier ist. Und dann schauen wir mal. Siehst du, wann wir schon die zweite Frage, die ich mir notiert hatte. Jetzt siehst du, wie Und wenn wir schon bei Herr der Ringe gerade sind. Jetzt sehe ich schon, wie das Niveau sich verhält. Wenn wir gerade schon bei Herr der Ringe sind. In welches Haus hat dich der sprechende Hut gesteckt? Keine Ahnung. Okay. Scheiße, wir haben vorher gehofft. Ich kenne nur die Filme und weiß nicht, ob das irgendwie eine Anspielung an... wahrscheinlich nicht, oder? Harry Potter. Harry Potter. Ja. Ach, Harry Potter kenne ich gar nicht. Wie fühlt sich denn so ein Klatscher am Kopf an? Hast du schon mal einen Schnatz berührt? Nee, okay, Harry Potter wird so. Welche Position spielst du bei Quidditch? Harry Potter kenne ich gar nicht. Also okay. Keine Ahnung. Du, ich hab den ersten, ersten Mal gesehen, als es noch so ein richtiger Kinderfilm war, ja. Und fand da, ja, okay, das ist halt so ein richtiger Kinderfilm. Ich weiß nicht, warum ich das angucken soll. Und dann habe ich mal den 5. oder 6. gesehen, was natürlich ein bisschen schwierig war, ja. Weil wenn du die Geschichte zwischendrin nicht kennst. Und hab dann gedacht, jetzt wird es irgendwie so ein Horrorfilm-Scheiß, und ich weiß gar nicht, wie die gleiche, also entweder die hat die Bücher so langsam geschrieben, dass die Kinder, die 5-Jährige von damals oder die 9-Jährige von damals dann irgendwie hat sie gemacht. In das Alter gekommen sind, ja. Aber ich fand das... Also die lässt auch gute Sachen einfließen, das ist eigentlich, Harry Potter ist eigentlich so ein bisschen Schloss Einstein mit Drittes Reich. Stimmt, ja. Plus Herr der Ringe, Clown. Also so Dementoren, ja, blablabla. Ja, ja, also so ist Harry Potter. Eigentlich überall gut geklaut. Aber als kleiner Tipp, weil ich habe sie damals auf der Autobahn gehört, deswegen kenne ich mich mit Harry Potter aus. Rufus Beck liest ja, die deutschen Bücher Hörbücher. Die Bücher sind viel besser. Also, und er macht das hervorragend, bis auf diesen Dobby, den er mal spricht, das ist dieser Hauself. Ich spreche immer so! Und dann hält es halt nicht aus. Aber da habe ich immer vorgeskippt, aber sonst sind das hervorragende Hörbücher, deswegen kenne ich mich mit Harry Potter aus. Ja. Zu lesen wäre ich zu faul gewesen. Darf man fragen, wie alt du bist? 33. Okay. Drei Jahre älter als ich. Ich war nämlich, als die Harry Potter Bücher rauskamen, genau im richtigen Alter. Du warst wahrscheinlich 3 Jahre zu alt. Wahrscheinlich, ja. Und ich war schon 10 Jahre zu alt. Du warst da 25 Jahre 40 ungefähr. Ja. Ich war da schon 42 eigentlich, ja. Da habe ich noch mit meinem Lebensgefährten in Madrid gewohnt, als sie rauskam. Da habe ich die ganze deutsche Popkultur auch gar nicht mitbekommen. Ach so, ja. Harry Potter ist Englisch. Ja, aber... Stimmt, da hast du recht. J.K. Rowling kann gar nicht bei Schloss Einstein geklaut haben. Ist Schloss Einstein auch ein Rip-Off von der Britischen? Ich dachte, die heißt Johanna... Katrin Roffling. Roffling. Ach so, Roffling. Aber das ist eine interessante Frage. Ist Schloss Einstein auch ein Rip-Off von irgendeiner englischen Serie? Ich bin mir The Office oder aber alles, was Einstein Deutsche macht. Ich auch nie gesehen. Vielleicht hat sich das einfach mal durchgesetzt, weißt du? Also ja, nee, es ist ja Kassenschlager aus ist Deutschland. Ist ja auch nichts Schlimmes. Also Stromberg ist ja auch exportiert geil für sich. So. Ja. Aber gab es ein Vorbild für Schloss Einstein? Wahrscheinlich nicht. Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Facebook-Kommentare. Genau, vielleicht kriegen wir den zweiten Facebook-Kommentar. Ja. Heute ist der Tag. Ihr könnt eine Vase gewinnen. Ihr könnt, was habe ich noch? Einen Regenschirm. Ein Regenschirm. Steht heute verlosen. Neben der Vase. Oder Sportsalbe. Und die N-Maze-Gutscheine könnt ihr noch immer gewinnen, wenn ihr Live-Action-Roleplay mögt. Genau. Wir haben heute übrigens überlegt, damit wir nicht nur über Magie reden, dass Reichsbürger eigentlich nur konsequente Rollenspieler sind. Wie findest du die These? Wieso? Weißt du, bei diesen Mittelalterfesten, die Leute ja. vertiefen sich ja auch in die Welt. Und die Reichsbürger sind halt einfach nur eine problematische Form von Rollenspielern. Die glauben ja daran und spielen halt einfach konsequent im kompletten Alltag. Ich weiß nicht, ich glaube, Reichsbürger sind, ziemlich dumme Menschen, die jeden Scheiß glauben, den sie im Internet lesen, oder? Ah, das kann auch sein. Ja. Vielleicht sollte man Martin mal einfach öfter mal anrufen. Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit überlegt, ob die einfach nur konsequente Rollenspieler sind und vielleicht sind sie einfach nur dumm. Ja, und Nazis. Ja. Also ich Nazis, glaub, dumme Nazis. Ich habe mich ja tatsächlich auch immer wieder so aus Spaß und Freude mit Reichsbürgern beschäftigt. Aber ich verstehe gar nicht, wie man so dumm sein kann. Die ziehen es ja voll durch, bis zu, wir gehen vor Gericht und verteidigen uns selber nach Gesetzen von was weiß ich. Also es ist ja wirklich grotesk. Ja, ein großer Spaß. Die wissen doch selber, wie es läuft. Wenn sie irgendwann, dann gehen sie halt in den Knast. Und dann sind sie natürlich immer noch die Opfer der BRD GmbH und so. Aber das ist eigentlich auch so traurig wie hier Don Quixote eigentlich. Also sie rennen schreiend in die Windmühlenblätter, beschweren sich dann aber, dass sie wehtun. So. Ja, sind nicht mächtig genug. Ja. Es sollte mehr Reichsbürger geben. Dann haben die mehr, ja, dann können mehr die auch, Fundament. Meine Idee wäre einfach, Bayern den Reichsbürgern zu schenken. Da machen wir einfach da so ein... Die können so, ja auch, so eine Enklave. So eine, ja, aber Enklave. Was sagen die Bayern dazu? Ja, die Bayern, da gibt es doch die Bayernpartei, die schon wahrscheinlich sowas Ähnliches. Das ja, gut, das ist ja so eine separate. Demokratische Arm der Reichsbürger. Das ist ja so eine satirische. Söder so weit weg von Reichsbürger ist. Ja, die sind natürlich auch absolut. Der schwimmt im Neoprenanzug im Teich. Wieso sollte man im Neoprenanzug im Teich schwimmen? Wegen den Chemtrails. Ah ja, stimmt. Siehste? Bogen geschlagen. Ist doch klar. Jetzt müssen wir aber nochmal ein bisschen zaubern, oder? Zaubern, ein bisschen zaubern. Kannst du akustisch zaubern? Ja, ich habe tatsächlich mir was überlegt. Hast du dir was überlegt? Ja, aber wir müssen da schon dann auch, das Handy muss ich dann leider einschalten und das dann könnte es natürlich irgendwie komische... Also ich... Da machst du kurz an, halt ein bisschen weg von dem Aufnahmegerät, dann dürfte nichts passieren. Unser letzter Gast hatte sein Handy direkt am Mikro, glaube ich, liegen. Ja, der war auch Geschäftsmann. Und der war Geschäftsmann, Gast. Der musste auch zwischendurch telefonieren. Bist du Geschäftsmann? Nein. Gut. Aber du, ich mach jetzt mal diesen typischen Radiokommentator. Leider nicht aus. Magic Martin, den man jetzt so nennen darf, Martin Weber Zauberer, sucht ihn mal bei Facebook, hat Karten dabei jetzt. Spielkarten. Amerikanische. Und er mischt. Wenn ich das Geräusch anmache, dann muss ich natürlich hier einen Pharaoh schaffen. Ja, langsam klingt es scheiße. Zwei Karten sind runtergefallen. Langsam klingt es scheiße. Psst. Hat keiner gesehen. Ich kommentiere alles, ja, deswegen. Also pass auf, im Prinzip... Ich bin euer Auge. Im Prinzip war die Überlegung die, wir müssen ja einen Trick machen für euch da draußen. Und ja. Den mache ich... Für dich da draußen. Für dich. Ja, du kannst den Hörer auch duzen. Du musst nochmals gendern, weil wir wissen, du bist ein Mann. Also es kann halt einfach sein, dass dieser Trick nicht funktioniert. Okay. Das möchte ich einfach schon mal vorausschicken. Den kenne ich von deinen Zaubershows. Oh. Will er Beef? Nein, will er nicht. Okay, aber... So, jetzt gehe ich. Ja. Danke, das war Magic Martin. Danke für das Bier. Also, Rainer, ich würde dich jetzt bitten, irgendeine Karte auszuwählen. Haben wir noch einen Gast? Jean-Paul, Entschuldigung. Oh, Jean-Paul. Soll ich mir das auch anschauen? Weißt du musst jetzt, pass auf, also, weil es heißt ja dann immer, wir Zauberer, wir beeinflussen die Leute. Ja. Ne? Deswegen würde ich dich jetzt bitten, also du kannst die Karte nehmen, selbstverständlich. Ich nehme sie auch. Aber du kannst ja auch sagen, nee, ich nehme die. Vielleicht wollte ich ja, dass du genau die nimmst, vielleicht habe ich sie deswegen genau, ja, aber in die Mitte gelegt. Weil du so viel redest, nehme ich die. Okay, zur Erklärung, Magic auf Martin die? Hat alle Karten so in eine Reihe gelegt. Und Jean-Paul Prüm hat sich eine rausgezogen. Und jetzt schaue ich mir die an. Du kannst die anschauen, im Prinzip kannst du ja auch rumzeigen, du kannst ja auch mir zeigen. Darf ich sie auch sehen? Das ist überhaupt kein Problem. Okay. Das ist der Kreuzbube. Das ist der Kreuzbube. Eine meiner Lieblingskarten auch. Wir probieren jetzt einen... Ich finde die schwarzen Karten schöner, ja. Ein Trick übers Telefon sozusagen. Okay. Weil wir Zauberer, wir sind ja wie... Ich hoffe, das bimmelt ja euch jetzt nicht die Ohren zu. Besondere Künstler, ja, sozusagen. Und so wie Künstler, so ein Maler, der hat dann so seine Muse. Und ja, ein Zauberer, der hat so sein Medium, okay, das er braucht, von und dem er so seine Zauberkraft schöpft. Du hast ein iPhone. Ich habe kein Apple iPhone. Das aber ist ein ich iPhone. Ja, das ist ein iPhone. Aber ja, ich muss jetzt mal mein Medium anrufen. Achso, ich dachte, dein Medium wäre ein iPhone. Nein, nein. Ah, okay. Du rufst jetzt jemanden an. Ja, ich rufst jetzt jemanden an. Den Video an. Nein. Muss ich jetzt gleich hören. Ja, aber mein Handy... Ja, jetzt muss man kurz... Moment. Das klingelt nicht. Das klingelt nicht. Was hast du denn für einen Anbieter? Vodafone. Ah, da hast du ja eigentlich Netz. Das ist natürlich schlecht, wenn man Medium besetzt ist, dann. So meine Medium gleich nochmal anrufen wird. Wir können gleich nochmal anrufen. Wir können ja noch eine Frage beantworten. Ja, dann stellen wir dir noch ein paar provokante Fragen. Das gehört alles zum Trick, glaube ich. Der Trick rennt uns ja nicht davon. Ich habe noch eine Frage, die ist. Wir hatten letztens. Aber dann leg dein Handy noch kurz ein Stück weg. Ich habe so Angst vor Gebimmel. Bei unserem letzten Gast haben wir eine ähnliche Frage gestellt. Da ging es um Verteidigungsfall. Die BRD wird angegriffen. So. Würdest du in einem Verteidigungsfall deine Zauberei auch militärisch einsetzen? Ernste Frage. Also das ist jetzt auch wieder eine ernste, so wie die erste. Ja. Die anderen waren Quatsch. Aber ist die meine ich wirklich ist ernst. Es so eine Scientology-Frage wieder? Ja, genau. Das gehört, scheiße. Ja. Aber, aber würdest du das machen? Moral, also gibt es einen Zaubererkodex, wir machen das nicht militärisch. Nee. Haben die ja, weiß nicht ich 10 Regeln. So. Weiß doch, es gibt tatsächlich goldene Regeln, aber es gibt jetzt keinen, der besagt, sollte dass man Zauberei nicht militärisch nutzen könnte. Im Gegenteil, Zaubern ist eigentlich eher eine völkerverständigende Kunstform. Ja. Aber es gab nämlich schon in den Kalten Kriegsjahren, sind damals Zauberer aus den USA nach Russland und nach China gegangen. Und haben sich dort ausgetauscht, um die Tricks von den chinesischen Zauberern zu lernen. Und das war so in so einer Völkerverständigungsgeschichte. Okay. Und da waren damals mehrere Zauberer hinter dem eisernen Vorhang sozusagen, um erstens natürlich von den Kollegen zu lernen, aber gleichzeitig auch so ein bisschen, hey. Sehr gut. Obwohl ich fand die Vorstellung eigentlich ganz schön, wie so eine Drohne zum Beispiel über Afghanistan fliegt und die zwei Ehrlich Brothers einfach mal abwirft. Ja, nee, und die mit ihren Frisuren da stehen. Ich finde jetzt die Vorstellung ein bisschen schwierig, wenn jemand mit Maschinengewehr vor dir steht und du stehst so mit Kartenspiel und sagst, hey, zieh eine Karte. Ja, aber stell dir jetzt so diesen Hardcore-IS-Kämpfer vor und dann stehen auf einmal da die Ehrlich Brothers mit ihren verrückten Frisuren. Der denkt ja, fuck, Zeitreise. Ich bin in den 90ern gelandet. Oder fast passiert. Lass uns die Köpfe abhaken. Lass uns die Köpfe wahrscheinlich. Und zack, wurden die Ehrlich Brothers geköpft. Bill und Ted. Ja, aber ich habe es mir eher so Zeit vorgestellt, dass die CIA irgend so eine Geheimabteilung hat, die Magier. So, die hatten ja alles. Die hatten die LSD-Abteilung. Ja, also was man ehrlich sagen muss, ist, dass das Ganze ja, also tatsächlich, es gibt ja einen Unterschied. Moment kurz. Oh, klingelt. Martin telefoniert. Ihr kennt vielleicht unsere erfolgreichen Anrufversuche aus dem Schaumbad, aus den ersten Folgen. Die Abfrage bei Patze, die nie gesendet wurde. Ich glaube, der Kreuzbube ist dran. Der Kreuzbube. Kann man jetzt die wahrscheinlich... Hallo? Elena? Elena? Er hat gerade ein Medium dran. Ich glaube, er telefoniert mit einem Medium. Ja, Elena. Moment. Hast du. Grüß hallo, dich, Elena. Hallo, mein Medium. Oh, jetzt hat sie aufgelegt. Oh, das ist ja ein Trick, der ja funktioniert Pythia, ja traumhaft. Die Pythia von. Pythia? Von Delphia. So hieß die hohe Priesterin, die immer die Zukunftsvorhersagen gemacht hat. Die hieß Pythia. Also wir probieren jetzt noch ein letztes Mal und ansonsten gilt der Trick als gescheitert. Aber dann kann ich euch noch irgendwas Tolles vormachen. Okay. Elena? Hallo, Sie sind live im Schaumbad. Du bist live im Schaumbad, Elena. Grüß dich. Oh, hallo. Hallo, herzlich willkommen. Ich hab grad irgendwie... Hallo. Und, wie geht's euch? Gut. Och, du bist übrigens die erste Frau bei uns in der Sendung. Stimmt, ja. Willkommen. Oh je, bin ich nervös. Ist ja eigentlich so eine Männerrunde. Ja. Der Rainer hat eine Karte gezogen und jetzt ist die Überlegung, der Jean-Paul Prüm hat eine Karte gezogen, der große Autor. Und jetzt wäre die Frage, ob du als mein Medium aus der Distanz sozusagen erraten kannst, nur über deine magischen Fähigkeiten, welche Karte der Rainer gezogen hat. Der Jean-Paul. Ich soll das können. Du sollst das können. Okay. Jetzt probierst mal dein Glück. Ich bin aber mal gespannt. Frag den, du machst es halt so wie immer. Du machst es ja, haben wir ja schon öfters gemacht und es hat immer gut funktioniert. Okay. Ich befürchte, ja, also, die Störgeräusche. haben wir es noch nicht gemacht, aber wir probieren es mal. Okay. Hallo miteinander. Hallo. Hallo. Du hast schon die Karte gezogen, oder wie? Ich habe sie schon gezogen, sie liegt auch vor mir. Sie liegt offen hier auf dem Tisch. Okay. Okay. Also das erschwert es jetzt natürlich, wenn ich gar nicht dabei war, aber wir probieren. Also, ich sehe was. Das ist eckig. Ja. Und rot. Eine Karo-Karte. Ah, tut mir leid. Geht in die Richtung. Geht in die Richtung, ist nur schwärzer. Nur schwärzer? Ja. Dann ist wahrscheinlich ein Pik oder ein Kreuz. Ja! Hey. Magie! Ja. Ja, super. Ja, dann habe ich jetzt mal das Kreuz erraten. Ja, nicht schlecht. Genau, das hast du erraten. Das hast du gespürt. Den gespürt hast du das, Alter. Ich bin begeistert. Das ist quasi zu mir rübergehüpft gerade. Dann, jetzt geht es aber noch um die andere Karte, gell? Ja, es geht um den Wert. Du musst jetzt den Wert erraten, ja, Medium. Okay. Also, ich glaube, es ist ein recht hoher Wert. Ja. Ja. Dürfen wir reagieren? Sollen wir reagieren? Also, ja. Könnt ihr einfach weiter spüren, Medium. Genau, und wir machen. Handelt es sich um eine Zahl? Du sollst nicht fragen, du sollst sagen. Wenn du jetzt hier fragst, dann heißt ja, du hast gar keine Fähigkeiten, sondern du fragst die nur aus, clever. Also ich muss auch gestehen, meine Fähigkeiten haben sich ja, das ist ja auch eine aufregende Situation. Wir haben 400.000 also Hörer. Ich glaube, was eigentlich ist, Bube, Kreuzbube? Ja! Ja! Magic Martin, Magic Martin, Magic Elena, Elena. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich war ganz verunsichert, weil ich erst andere Schwingungen hatte, aber das hatte ich ja doch recht. Freut mich. Das schneiden wir so zurecht. Ja. Es wird ein Traum. Also wird auf jeden Fall so zurechtgeschnitten, dass man von dir einfach nur Kreuz, Bube hört. Da schneiden wir auf okay, jeden Fall. Das ist doch gut. Also, Dankeschön, Elena. Danke, Elena. Grüße. Gute Arbeit. Oh, viel Spaß. So. Das war magisch. Wahnsinn. Das war, Wahnsinn, Wahnsinn. War das jetzt echte Magie oder ein Trick? Das war jetzt, also das, jetzt das wollte ich jetzt vorher eigentlich zu Ende sagen. Erstmal kriege ich noch ein Bier. Ja, dann machen wir aber einen Break kurz. Dann ja, dann kommen wir gleich zurück mit der spannenden Frage. Echte Magie oder Trick? Das ist gut, aber ich will dir noch vor der Pause auf jeden Fall eine Frage stellen. Also stell eine Frage noch. Frage, genau, dann Pause. Und dann das ist so eine Szenario-Frage. Wenn Bibi Blocksberg 30 wäre, dann würde ich... Punkt, Punkt, Punkt. Wenn Bibi Blocksberg 30 wäre, dann würde ich wahrscheinlich ihre YouTube-Videos gucken. Ah, okay, ja, gute Antwort. Wir hören uns gleich wieder. Das ist das Schaumbad Bulau. Das ist das Schaumbad Bulau. Das ist das Schaumbad Bulau. Hör das Schaumbad an. Hör dir das Schaumbad an. Hör dir feiner das Schaumbad an. Digga, du Lauch. Willkommen zurück. Jetzt darf der Cliffhanger. Was ist, war es wirklich Magie oder war es ein Trick? Es war tatsächlich ein Trick. Ein besonders cleverer, naja, geht so. Ich habe mir den nicht ausgedacht, sondern ich habe den aus einem Buch heraus. Aber was mir tatsächlich wichtig ist, das zu sagen, also wir Zauberer, obwohl ich weiß nicht, ob die Kollegen mich da dazu zählen würden, gibt so die Regel, es gibt ja den magischen Zirkel von Deutschland und das ist so die Vereinigung der Zauberer in Deutschland. Und die sagen so als Aufnahme, eine der Aufnahmeregeln ist, wir, die da Mitglied sind, erzählen den Leuten keinen Scheiß. Also wir tun nicht so, als könnten wir wirklich zaubern oder als könnten wir wirklich Gedanken lesen, sondern jeder, der in eine Show gehen soll, der soll wissen, das ist tatsächlich, da sind Tricks dahinter, das ist Kunst, ja, ja. Kunst ist es Immer. Aber das ist die Kunst der Verblüffung. Es gibt ja auch Leute, die das mal anders gemacht haben. Ich glaube, ja. Uri Geller hat immer behauptet, er hätte übernatürliche Kräfte. Ja, ich habe heute auch mal die Liste der 10 bekanntesten Zauberer gegoogelt. Also da war Houdini natürlich dabei und so weiter und auch Siegfried und Roy und so. Auf Platz 10 war Uri Geller und da habe ich gedacht, der passt irgendwie nicht so in die Liste, weil der war mir zu ESO-mäßig immer. Ja, und der war ja irgendwie tatsächlich so ein bisschen ESO-mäßig unterwegs, hat damit auch viel Geld verdient und so. Aber ja. Das ist so der Ehren, weil wir vorher von Regeln hatten, das ist so eine Regel, dass selbst die Leute, die sich dann sehr ernst nehmen und da Mentalmagie machen etc., trotzdem nachher nicht auftreten und sagen, sie sind jetzt Gedankenleser und sie können jetzt hier deine Zukunft vorbestimmen oder so ein Quatsch, weil am Schluss ist immer ein Trick dabei. Manchmal ist ja sehr, sehr simpel. Die Regel kommt aber direkt nach dem setze deine Macht nicht militärisch an. Genau. Ja, okay. Das ist Platz 2. Ja, okay. Platz 3 ist... Und dann kommt noch... Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Was du nicht willst, dass man dir tut, das tue auch keinem anderen. Und so. Ja. Das fühle ich auch keinem anderen zu. Regel nein, aber es macht wie die Sonnenuhr die heiteren Stunden nur. Karl Marx 1904. Aber ja, also das ist tatsächlich so, dass es, also es stecken immer Tricks dahinter, aber wenn die nur gut genug gemacht sind und da spielt eben auch die Psychologie, irgendwie den Zuschauer dazu zu bringen, daran zu glauben, spielen da eine wichtige Rolle und wenn das nur gut genug gemacht ist, dann kommst du oft mit unfassbar simplen Tricks durch und das ist eben auch das heißt ja immer, ein Zauberer verrät keine Tricks und das liegt einfach daran, dass die Tricks oft, nicht immer, es gibt auch sehr technisch ausgefeilte Tricks und sehr clevere Methoden, aber oft sind die Methoden sehr einfach und wenn ich jetzt dir einen Trick vormachen würde und du wärst voll weggeblasen und dann würde ich dir direkt hinterher zeigen, wie es geht. Dann wäre ich enttäuscht. Dann wärst du total enttäuscht und würdest sagen, was ist denn das für ein Idiot? Also, du machst es zum Selbstschutz, also zum Schutz, um mich zu schützen, verrätst du. Oder ihr Zauberer verratet... Nee, um das Entertainment um das Entertainment zu schützen. Genau, das, also wir wollen ja die Leute unterhalten und nicht, und nicht enttäuschen quasi, dass man sich so leicht täuschen lässt. War mal so eine Fernsehsendung bei Seite 1 oder so, der Magier mit der Maske, der immer die Tricks verraten hat? Also in Amerika lief das, ich weiß nicht, ob es in Deutschland lief. Ich glaube, das lief in Deutschland. Das war aber der amerikanische... Der Verräter. Ja, der hat Todesdrohungen immer gekriegt. Ja, das ist der Stauffenberg der Zauberei. Halt mal. Oh, Vergleich hinkt irgendwie. War der auch hier Royalist, oder? Du, Martin, ich habe auch noch total ernsthafte Fragen notiert. Und Peter hat auch noch eine ernsthafte. Vielleicht machen wir die 3 noch, oder? Ja. Also bei mir steckt sogar bei der ersten tatsächlich was Ernsthaftes drin, danach kommt aber noch Geplänkel. Warum der Zauberstab und hatte David Copperfield wirklich so einen großen? Also der Zauberstab hat tatsächlich einfach einen richtig sinnvollen Nutzen, den ich jetzt hier aber nicht erzählen möchte. Darf ich vermuten? Du darfst vermuten, aber ich werde da nicht... Du wirst nichts sagen. Aber meine Vermutung ist Ablenkung. Meine Vermutung ist tatsächlich genial. Ablenkung, weil du guckst mehr auf den Stab als auf die Finger. Aber das ist meine Vermutung. Das ist nur ein Teil, also es ist zum Teil richtig, aber es ist nur ein Teil davon. Und der zweite Teil der Frage? Und David Copperfield hat bestimmt einen riesengroßen, weil David Copperfield hat Zauberstab. Ach so. David Copperfield hat, glaube ich, eine der größten, also der hat ja Kohle ohne Ende, weil der ist irgendwie schon immer macht. Mauer gegangen. Und der hat eine der größten Sammlungen an Magic, also alles, was der von alten Zauberern kaufen konnte, hat er irgendwie aufgekauft und hat sich so ein kleines Museum, so ein kleines Zaubermuseum eingerichtet in seiner Bude in Las Vegas. Da hat er wahrscheinlich die sexuelle Lässe. Da gehe ich schwer davon aus, dass der da auch sehr große Zauberstäbe hat. War der nicht mal mit Claudia Schiffer zusammen? Der war mal mit Claudia Schiffer zusammen, ja. Also als Zauberer kann man wirklich was werden. Also entweder bist du mit Tigern oder mit Claudia Schiffer zusammen. Gibt eigentlich nur die 2 Optionen. Oder mit Roy. Oder mit Bibi Blocksberg, wenn sie endlich mal 30 wird. Ganz gut. Noch eine Frage, ist tatsächlich eine Münze hinter meinem Ohr? Da bist du jetzt gucken. Oh! Da ist eine Münze hinter meinem Ohr. Nicht zu fassen. Ja. Kurz für die akustischen Zaubergäste. Hinter meinem Ohr war eine Münze, tatsächlich. Ja, wie ihr vielleicht an dieser dezenten Reaktion von uns auch gehört habt. Und jetzt kommt noch eine sehr private Frage. Oh je. Und ich möchte sie in so einem Leute-heute-Ton auch stellen. Mhm. Jetzt mal ehrlich. Sind die Ehrlich-Brothers privat auch so nett? Ich kenne sie nicht, deswegen okay. Kann ich dir diese Frage leider nicht beantworten. Ich dachte, ihr Zauberer kennt euch alle. Das ist ja so wie Konrad Adenauer, kannte ich auch, wenn es ein Ja, aber ich bin ja noch quasi in den Anfängen. Ja. Also ich mache das ja noch nicht also so lang. Auch noch nichts mit, ihr könnt mich aber trotzdem buchen. Ja, Martin Weber Zauberer im Moment noch bei Facebook. Bald heißt er wieder Magic Martin, da bin ich mit. Bin ich zuversichtlich. Nein, also ich bin da noch nicht so in der Szene drin. Im nächsten Monat werde ich mal versuchen, also gar nicht so vorzuzaubern schlecht, ja. Beim magischen Zirkel. Das wird spannend. Die dann mich für ehrwürdig genug oder für würdig befinden, dass ich da mitmachen darf. Mal gucken. Wenn ihr gute Zauberernamen habt, postet ihr doch mal in Facebook. Ja, stimmt. Ja, ich bin und immer noch auf der Suche nach einem Like da. Und ein Kommi. Ein Kommi, like und folgt uns auch auf Instagram. Wir haben da kein Profil, aber folgt uns einfach. Und Twitter. Twitter haben wir auch nichts. Aber folgt vor allem Martin Weber Zauberer auf Facebook. Der ist auf Facebook, ja. Kenne ich. Ja, sehr gut. Haben wir das geklärt. Eine Sache haben wir noch. Unsere Spezialrubrik, die wir erfunden haben. Also alle Listen und Podcasts, die ihr immer hört. Unsere Idee. Jetzt geht's los. Die großen drei. Definiert. Peter, Jean-Paul und Magic Martin. Ja. Was sind die großen drei? Du hast dir heute ausgedacht, sonst mache ich das ja immer. Ja, sonst machst du immer. Heute die großen drei Ex-Promis. Leute, über die man früher sehr viel geredet hat, aber die heute irgendwie vergessen sind. Ach, über die man sehr viel geredet hat? Nee, muss man nicht. Die also ja, wahrscheinlich prominent waren, habe ich gedacht. Die Promis waren, ja. Ja, okay. Genau. Ich würde Promi so definieren, dass man auch über die Leute sehr viel redet, aber... Ja. Ist aber auch egal. Wer möchte denn den Anfang machen? Ja, du, weil du, dass wir, weil ich uns, mir die, dass wir uns was drunter ja. vorstellen können. Mein Platz 3 ist Michel Friedmann, alias Paolo Pinkel. Echt? Paolo Pinkel? Das war sein Tarnname in Bordells, wo er ganz viel Koks genommen hat und dann mit Prostituierten, währenddem er, mit wem war er zusammen? Der war mit irgendeiner Prominenten auch zusammen. Irgendeine Moderatorin. Horst Mahler. Nicht Bärbel Schäfer. War Bärbel Schäfer? Er war mit Bärbel Schäfer zusammen, weil Jürgen von der Lippe war mit Ilona... Oh, Jürgen von der Lippe, auch ein guter guter für die Liste. Den nehme ich, nee, Jürgen von der Lippe ist noch immer aktuell. Ja, ja, ich bin großer Jürgen von der Lippe-Fan. Aber Michel Friedmann. Das hat dir niemals irgendjemand gesagt. Ich bin großer Jürgen von der Lippe. Ich bin wirklich großer Jürgen. Das habe ich noch nie gehört. Guten Morgen, lieben Sorgen. Seid ihr auch schon wieder da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Jürgen von der Lippe, hervorragender Typ auch. Der wurde zum Beispiel beim Kölner Treff gefragt, warum er liest viele Bücher. Und da wurde er gefragt, ja, wo bewahren Sie denn die ganzen Bücher auf, die Sie lesen? Und dann meinte er so, wir nennen es Regal. Und den fand ich gut. Fand ich eine super Antwort drauf. Seitdem bin ich Jürgen von der Lippe-Fan. Ja. Also, Martin Weber. Jean-Pauls Platz 3, Jürgen von der Lippe. Nee, Michel Friedmann. Der hat halt dann ein bisschen zu viel. Er hat ja halt gekokst wie ein Bagger und dann hat er seine politische Talkshow verloren. Aber und ich glaube, der hat immer noch eine. Ja, irgendwie. Der hat auch ja, N24. N24 hat er. N24 heißt jetzt Welt. Ja, aber. Ja, das ist aber jetzt. Wann erst begegnet dir Michel Friedmann? Also, ja, das guckt ja auch fast niemand. Ja, oder? Siehst du? Also ist er kein Promi mehr. Also ich fand dieses Interview super mit Horst Mahler. Habt ihr das gelesen? Oder nee. Das gesehen? Oh ja, das habe ich. Mit dem NPD-Anwalt? Ja, ja. Ziemlich gut. Alter. Da kam nämlich. Alter, RAF-Anwalt, der NPD-Anwalt. Genau, da kam nämlich. History. Sind wir wieder beim Thema. Haben wir auch selten heute gesagt, Hitler. Da kam nämlich Horst Mahler rein und hat Heil Hitler gesagt. Echt, bei Michel Friedmann, ja, der genau. Ja bekannterweise Jude ist. Ja, genau, um ihn, glaube ich, zu ärgern. Und dadurch ist, glaube ich, gab es den Prozess, wo er dann tatsächlich im Gefängnis gelandet ist, oder? Nee, er ist wegen Holocaust-Leugnung im Gefängnis gelandet. Aber er hat, das hat wahrscheinlich irgendwie mit... Aber das fand ich erzählt, während dem Interview, es ging irgendwie 90 Minuten, sagt er so, ja, sie werden mich wahrscheinlich anzeigen wegen der Heil-Hitler-Aktion am Anfang. So, ja, werde ich auf jeden Fall. Also Michel Friedmann... Das ist ein super Interview, lest mal, das ist von 2008 oder so. Ich bin ihm auch ganz kritisch gegenüber eingestellt. Er hat halt als... Horst Mahler. Also, nee. Aber der frühe Horst Mahler, den fand ich okay. Die da kann man jetzt auch... Die alten Platten von Horst Mahler sind ganz geil. Also noch mit seinen Kumpels da rumgehangen hat, die dann irgendwie alle bei den Grünen gelandet sind, nur er hat einen anderen Weg eingeschlagen. Ist ja auch okay. Nee, ist nicht okay. Jeder Mensch hat das freie Recht, auch mal bei Michel Friedmann sich anzeigen zu lassen. Jedenfalls Michel Friedmann eigentlich auch... Schade, dass er kein Promi mehr ist, aber für mich ist er kein Promi mehr. Aber wenn man unter Tarnnamen in ein Freundenhaus eincheckt, um da zu koksen... Ja, aber muss man in ein Freundenhaus unter Namen einchecken? Also, nee, komm ich auch... Man könnte ja... Ich stelle mir jetzt nicht vor, dass die da erstmal fragen, hey, wie heißt du? So eine Rezeption wie so ein Hotel. Na, Süßer, wie heißt du denn? Und dann sagt er, ich bin der... Paolo Pinkel. Paolo Pinkel. Und der ist halt einfach ein super... Wenn du dir ein Pseudonym geben willst... Oh Gott, Pinkel, Paolo Pinkel. Da weiß die schon nur genau, was abgeht. Also ganz gefährlich. Naja, Michel Friedmann auf Platz 3. Martin, du als Gast. Ich habe mir kurz in mich gegangen. Ja. Und von wem man gar nichts mehr hört, ist Slutko. Du, da habe ich heute noch drüber nachgedacht. Ich wollte einen aus dem ersten Big Brother Haus auch nehmen. Jürgen oder Slutko? Ja, aber Jürgen ist ja immer noch unterwegs. Er spielt ja auch immer noch auf dem Ballermann, glaube ich. Okay, ja. Also ich meinte das zu wissen. Aber Slutko hat damals einfach irgendwie, finde ich, den cooleren Move gezogen und hat gesagt, nö, irgendwie jetzt war ich ein Jahr lang in der Öffentlichkeit. Das fand ich ganz geil, aber... Jetzt reicht's mir wieder und ich mache hier meine Autowerkstatt und habe die Kohle eingeschoben und dann hat er sich wieder zur Ruhe gesetzt im Prinzip. Slutko war ja damals der Stolz unserer Stadt, der kommt ja aus dem Vorort von Heidenheim. Echt? Ja. Aus Nattheim. Ostelbler. Ihr beide seid ja Ostelbler. Ja, wir sind verfeindete Ostelbler tatsächlich. Heutner ist nicht Ostalb. Es ist geografisch auf der Ostalb, aber es ist nicht im Ostalbkreis. Ich ist auch scheißegal. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich wollte den Konflikt nicht anstacheln heute, aber ich habe die letzte Chance genutzt, um zu machen. Egal, aber Slutko kommt aus dem Kreis Heidenheim. Und das war ein Riesending damals in Heidenheim. Slutko, der kommt aus Heidenheim, Alter. Das war auch der erste Big Brother Haus, oder? Das war auch der erste Jürgen Promi aus Slutko. Heidenheim. Du bist mein... Großer Bruder. Ja, genau. Lustig, wegen Big Brother, gell? Da haben sie es echt richtig nachgedacht. Clever. Komisch, als wäre da eine Marketing... War das vielleicht, im Hintergrund gewesen? Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Bernd Stelter. Der es getextet hat. Yeah. Oder Karl Marx. Aber Slutko ist gut. Slutko ist gut, sehr gut, ja. Aber dann vor allen Dingen... Da gab es vor kurzem tatsächlich, irgendwie war die Bild-Zeitung wohl bei ihm und hat Fotos, so ein Bild-Promi-Fotograf hat dann so aus der Entfernung so... Dieser Typ war früher mal ein Star und hat dann Slutko so richtig schäbig Slutko beim Einkaufen fotografiert. Aber das macht die Bild-Zeitung doch nicht. Das gibt's doch gar nicht. War wahrscheinlich ein Leserreporter aus der Ecke. Wahrscheinlich. Promi-Spotting. Peter, der Bild-Leserreporter, aber weil er in Heidenheim zu Hause war. Ja. Also, lang nichts mehr gehört, aber ich fand, dass die... gesichtswahrendere Version als das, was alle anderen Big Brother Leute gemacht haben. Obwohl die meisten ja auch echt von der Bildfläche dann verschwunden sind. Ja, aber irgendwann sind sie alle beim Dschungelcamp mal dabei gewesen. Also oder beim Moderatoren auf 9 Live. Ja, stimmt, ja. Ja, 9 Live hauptsächlich. Ja, genau. Shopping Europe. Die haben, glaube ich, hinter dem Big Brother Container gelauert und haben sofort gesagt, ja, willst du Moderator werden? Also im Moment, wo die Leute rausgeflogen sind. Die haben die Sender doch erst gegründet, weil es dann so einen Pool an Moderatoren gab. Die gab es auch vorher nicht, oder? 9 Live und Home Shopping. Ja, 9 Live hatte mal die Champions League, erinnerst du dich noch? Nee. Doch, für ein Jahr tatsächlich, ja. Und aber das hieß damals, glaube ich, noch nicht 9 Live, oder? Doch, nee, Quatsch, da war damals... Ursprünglich war das, den Witz hatten wir heute schon mal, aber es gab so einen feministischen Sender. TM3. Ja. TM3 hatte mal die Champions League. Das war also und die hatten die Champions League und daraus ist nur ein Live entstanden. Also sie sind noch billiger geworden eigentlich, aus dem ursprünglichen feministischen Frauensender. Wir könnten doch auch zu Spenden aufrufen, dass das Schaumbad die Champions League-Rechte hat. Stimmt. Spendet uns 1 Milliarde. Genau. Was kosten die Champions League-Rechte? 1 Milliarde? 3 Milliarden? Ihr habt doch bestimmt Bitcoin-Millionen. Schiebt uns mal einfach ein paar rüber über Facebook-Kommis mit den Codes. Genau, dann kaufen wir die Champions League-Rechte und übertragen die Champions League immer live. Du musst aber schnell kaufen, weil wahrscheinlich sind die dann bis zur nächsten Versteigerung gar nichts mehr wert, die Bitcoins. Ja, nee, wir kaufen die schnell und dann gucken wir immer live. Ja, immer nur Champions einmal im Jahr League von der Steigerung. Und Podcast von der Champions League. Ja, das kommt dann irgendwie im April raus. Das Januar-Spiel. Also das ist eine Investition, die sich lohnt. Peter, dein Platz 3. Mein Platz 3 war Ingolf Lück. Ingolf Lück ist ja auch, ja. Ingolf Lück, von dem hört man nichts mehr, oder? Macht nee. Der noch was? Du, ich wollte ja Marco Riemer auch nehmen von... aber das war RTL Samstagnacht, aber auch der Ingolf Lück hatte ja die Wochenshow. Ja. Nee, wie hieß das? Ja, doch, Wochenshow. Wochenshow. Aber Marco Riemer ist ja mittlerweile auch ein anerkannter Schauspieler. Der hat ja ins ernste Fach gewechselt und hat da immer wieder... Wahrscheinlich alle, die wir auf unserer Liste haben, auf unseren Listen, machen aber auch irgendwelche Sachen. Ingolf Lück habe ich zum letzten Mal bei einem Gastauftritt bei Pastewka in der ersten Staffel gesehen. Ja, genau, da stimmt, da kommt sowas. Aber sonst, oder Ingolf Lück? Die Chartshow und dann die besten Hits der 90er und dann sitzt er vor so einem Green. Da ist er vielleicht auch mal. Hm. Aber ja. Naja. Ingolf Lück, das war es auch eigentlich. Also Zurück zu Lück fand ich ganz gut. Danke Anke, Zurück zu Lück. Ja. Ich fand das aber damals auch diese Wochenshow war wirklich ein bisschen überbewertet. Das war halt noch zur Zeit, dass es noch kein Internet gab. Ja. Da ging das noch, so eine, geil, das so eine Show zu machen. Es kommt immer drauf an. Ja, ja, war so ein bisschen Abklatsch. Ich habe die Heute-Show auch am Anfang für noch einen schlechteren Abklatsch der Wochenshow gehalten. Die hat sich dann aber ein bisschen emanzipiert. Die hat sich dann aber auch wirklich auch niveautechnisch... Ja, die sind besser geworden. Aber von der Anfang war das unerträglich. Also ja, die ersten paar Folgen waren echt schwierig. Die Wochenshow war geil in dem Kontext. Es gab noch kein Internet. Ich war jünger vor allem. Ja. Also ich war halt irgendwie 12 und dann funktioniert der Humor. Danke, danke. Geil, das reimt sich. Zurück zu Lück, ja. Und nun zu dir, Annette Frier. Ja. Stimmt, Annette Frier war Wochenshow, gell? Ich halte die immer für RTL Samstagnacht. Es gab eine zweite Generation. Wie hieß die Rothaarige bei RTL Samstagnacht? Die hieß Esther Schweins. Esther Schweins, auch weg von der Fläche. Habe ich nicht auf meiner Liste, aber Esther Schweins. Vielleicht macht sie jetzt Theater mit Marco Riemer. Wer weiß halt schon. Platz 2 von mir? Ja, du bist... Hau raus! Wir müssen ja ein bisschen auf die Zeit achten. Nee, ihr habt ja Zeit mitgebracht, wir haben heute einen Gast. Kaya Jana. Pff, der ist so jede Woche auf RTL und macht irgendeinen Scheiß. Ehrlich? Ich hab kein RTL. Das ist natürlich problematisch. Der ist jede Woche, der hat die ganze Zeit irgendwie... Okay, ich dachte eigentlich, dieser schlechtere, wie heißt er nochmal, der aus Mannheim? Bülent Ceylan hätte Kaya Jana. Das ist die Frage, ob der Kaya Jana nicht der bessere Bülent Ceylan ist. Ja, der ist auf jeden Fall besser. Das ist gar nicht meine Frage, meine These war, man erträgt nur, also das deutsche Fernsehen erträgt nur einen... Ethno-Comedy, der die Türkenrolle ausfüllt, und deswegen hat Bülent Ceylan mit seinen blöden Witzen einfach Kaya Jana an den Rand gedrängt, aber wenn der noch bei RTL passiert, dann passiert jetzt bewegt sich aber sehr auf AfD-Comedy-Eis. Nee, gar nicht, sondern ich unterstelle dem deutschen Zuschauer tatsächlich, dass er nur einen lustigen Türken im Fernsehen sehen will. Ja, aber dann gibt es noch diesen Serdar Somuncu. Nee, der ist ja kein Lustig, der ist ja bissig, der ist ja gut. Also Serdar Somuncu finde ich ja gut. Da gibt es auch so einen Also Bülent Ceylan mit Serdar Somuncu in eine Waagschale zu werfen, ist ja auch fies. Das ist schwierig. Ja, natürlich. Ja. Aber er ist auch Türke und das reicht für mich für eine Waagschale. Bülent Ceylan ist ja auch so besonders witzig. Ich habe schon mal sogar meine Friseurin gewechselt. Wir schon zweimal besprochen jetzt gerade. Echt? Okay, aber Martin kennt es ja noch nicht. Ja, okay. Weil sie dann gesagt hat, ich war am Wochenende bei Bülent Ceylan, der ist ja so lustig. Und dann hat sie mir die Witze während dem Haare schneiden erzählt. Danach war mein letzter Besuch bei dieser Friseurin. So viel dazu. Weil okay, Kaya Jana existiert aber noch immer. Ja. Ja. Und jetzt gehe ich zum Barbier. Sehr gut. Und sehr er gut. ist wahrscheinlich Türke, dein Barbier. Der erzählt dir dann... Nee, der ist Kroate. Ja, alles komm. In die Richtung. Komm! Ich erzähle jetzt meine Nummer 2. Das ist einfach. Mein Platz Nummer 2 ist, ich habe tatsächlich einen richtig guten Promi für den 1, aber den heben wir natürlich auf. Stefan Mappus. Oh ja. Er hat den goldenen Schlagstock noch bekommen von Extra 3, verliehen bekommen und danach war er weg. Aber das ist ja, also er hatte vor einem Jahr oder so gab es nochmal einen Prozess gegen ihn wegen Verkauf. Also deshalb ist er gegen ihn. Aktionärsgeschichten. Und dann war er noch irgendwie in Südamerika Chef von irgendwas, weil er ja natürlich ganz gut vernetzt war. Aber ich glaube, da ist er so krachend gescheitert. Der war tatsächlich in Südamerika noch. die haben den... Da gehen alle hin. Die nein, die haben den... der hat ja dann irgendwie gesagt, ja, in der Politik bin ich ja verbrannt, weil ja. War er ja auch. Und die NBW-Geschichte, die war ja völlig unter aller Sau. Also ich finde, noch mehr verbrennen als Stefan Mappus ging gar nicht mehr. Und dann hat er in den Privatsektor gewechselt, dank seiner guten Kontakte, und hat da für irgendeine Firma, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, müsste jetzt nachgucken, Gazprom. Hat er damals... das Südamerika-Geschäft gemanagt, und da ist er aber nach kürzester Zeit rausgeflogen. Das war so das Letzte, was ich weiß. Okay. Ja. Stefan Mappus hat noch nie mit Kompetenz geübt. Aber sehr guter Politiker. Sehr, wirklich zwei. Guter, ja. Guter, ja. Guter. Wirklich Punkt. Guter Typ. Ja. Solche bräuchten guter Typ. Solche bräuchten wir mehr. Ja, genau. Solche bräuchten wir mehr für unsere blöden im Schlosspark, wenn diese Hippies und die Schüler da rumeiern. Peter, dein Platz 2. Nämlich Karl Dönitz. Hitlers Nachfolger. Genau. Kurz völlig noch. Vergessen, ja. Er war mal unser Staatsoberhaupt. Unser, also... für eine Woche. Also, darf ich mich offiziell von diesem Unser distanzieren? Nee, darfst du nicht. Wir machen einfach weiter. Sag mal jemand, zähl mal die Staatsoberhäupter auf seit 1933. Sag jetzt Hitler, Adenauer. Dann geht es weiter mit Adenauer. Und dazwischen ja. Vielleicht... Churchill, Stalin. Ja. Dönitz ist eigentlich wie der Typ, der nach... Dönitz war auch eine Woche, ja, bitte. Dönitz ist wie der Typ, der nach Herr Honecker kam. Da muss man auch mal tausendmal überlegen, und ich komme gerade auch nicht drauf. Egon Krenz. Egon Krenz, genau. Egon Krenz. Ja. Dönitz ist der Krenz des Dritten Reiches. Dönitz ist das Kanada des Dritten Reiches. Dönitz ist Kanada. Das Kanada des Dritten Reiches. Oh, eine Runde. Oh. Ja, das, oder wer war denn, Truman war amerikanischer Präsident, oder? Jim Carrey in diesem komischen Film. Ja, das war hier, Bad Wildberg war doch amerikanischer Sektor. Ja, deshalb war amerikanisch und französisch. Ja. Aber jetzt, sagen wir Stuttgart. Amerikanisch. Nee, französisch. Stuttgart war französisch, ja. Okay, mhm. Dann war, Nee. Doch. Ja. Ich meine, also ich weiß, bin mir nicht sicher. Östliche aber. Württemberg war auf jeden Fall amerikanisch. Ja. Ich weiß nicht, was Stuttgart war. Nee, Stuttgart war, glaube ich, gerade die Grenze zu amerikanisch. Ich glaub, vielleicht haben sie sich die Hauptstadt auch aufgeteilt mal wieder. Ja. Damit war Charles de Gaulle unser Staatsoberhaupt zwischen Dönitz und Adenauer. Werden das französisch. Ja, er hat immer einen guten Flughafen gebaut. Wir hatten echt geile Staatsoberhäupter, ja. Wenn man das mal... Also zwischen Adenauer und Hitler. Zwischen also, Hitler und Adenauer, oder? Geht schon andersrum, oder? Egal, aber... Ja. Stalin, total cool, super prominent. Churchill, auch super. Klasse. Wir sind so große ja. Churchill-Fans. Truman und Charles de Gaulle, auch ein krasser Typ. Der super. Hat einen Flughafen in Paris, den größten in Europa. Hallo. Das waren unsere Staatsoberhäupter zwischen ja. Dönitz und Adenauer. Da geht einiges. Ja. Deshalb Dönitz. Ja. Der kriegt zu wenig Credits. Das ist so wie Silberlocke Kissinger. Wer war das nochmal? War mein Kanzler, aber den habe ich vergessen. Ach, Kissinger. Ja. Kissinger, ja. Ich dachte immer, der... Kissinger heißt der. Nee, Kissinger. So, das ist der hatte auch Kissinger. So wie Lassange. Ja. So, ich wechsle nochmal den Sektor von Politik in Hochliteratur. Mein Platz 1 der vergessenen Promis ist Olli Pocher. Olli Pocher. Das stimmt doch auch nicht. Also Olli Pocher ist jede Woche mit irgendeinem Scheiß... In der Zeitung. Ja, hauptsächlich also, damit thematisiert. Dass irgendwie, er streitet sich mit seiner Frau oder seiner Ex-Frau. Ja, der kämpft um die Kinder. Und der macht er noch so geile der Bücher? Der wurde erst früher? Neulich ein Bücher. Ja, Soloalbum ja. Zum Beispiel. Oder hier, wie hieß seins vom Jahr? Panikherz oder so? Tittenherz. Harry Potter 3. Ah, vielleicht habe ich Olli Pocher auch mit Stuttgart Barre verwechselt. Ja, vielleicht. Na gut, gehen wir zu deinem Platz 1. Ja, aber Olli Pocher ist... Ist kein vergessener Promi, sondern extrem gescheiterter Promi. Gescheiterter Promi. Das würde ich unterschreiben. Ja, also Axel Stein hat die gescheitertsten Promis. Ja. Ja. Axel Stein hat abgenommen, Olli Pocher hat an Relevanz abgenommen. Axel Stein pumpt jetzt ordentlich. Axel Stein ist richtig hot jetzt. Ja, ich finde ihn schlau. Richtig geil. Ja. Wer ist dein Platz 1, Martin? Michael Jordan. Ja, der hatte früher seine eigenen Schuhe. Der hat Basketball gespielt. Der war der größte Sportler der Welt. Aber mit der Retro-Welle verkauft sich auch wieder Jordan Merchandise. Ich glaube, der macht noch immer Kohle. Ja, der macht sicher noch immer Kohle. Und der, aber der tritt halt nicht mehr in Erscheinung. Früher war der irgendwie jede Woche in der Bravo Sport, als ich die noch, als ich die noch gelesen hatte. Der war als Jugendlicher. Sportler der Welt. Ja. Und ist er noch immer. Ich finde es ja auch völlig, ich finde es ja auch hinter völlig in Ordnung. Michael Schumacher, was ist eigentlich aus dem geworden? Oh, guter Platz 1. Und er hat es ja auch völlig, also im Prinzip ist es ja der schlaue Move, das so zu machen, wenn du sagst, ich habe genug Kohle und ich bin nicht darauf angewiesen, irgendwie im Rampenlicht zu stehen, dann ziehe ich mich einfach zurück und lebe so vor mich hin und mache so mein Ding. Aber das kriegen halt viele, die im Rampenlicht stehen, kriegen es halt einfach nicht hin. Ja, und aber ich glaube, Michael halt Jordan spielt gemütlich Golf irgendwo, hat ein gutes Haus, geht Golf spielen, vielleicht mal eine Runde Baseball. Vielleicht ist er auch irgendwie Basketballcoach an so einer Highschool oder so. Vielleicht. Oder er hat einfach ein Netflix-Abo. Kann auch sein. Wer weiß das schon. Wir werden nie rausfinden, was Michael Jordan... Was Dennis Rodman ja übrigens macht, das ist ein Filmtipp übrigens. Dennis und er... Der war doch in Nordkorea. Genau. Gibt eine wunderbare Doku darüber, wie Dennis Rodman versucht, den amerikanischen Basketball nach Nordkorea zu bringen. Und er denkt die ganze Zeit, er wäre ein Freund von Kim Jong-un. Ja, Kim Jong-un ganz, ganz tragisch. Dennis Rodman ist nämlich jetzt harter Alkoholiker. Ja, der ist auch erst verhaftet worden in irgendeinem Scheiß. Harter Typ. Und auch Trump-Unterstützer. Ah, okay, ja gut, das sind sie ja alle. Das sind sie alle, ja. Alle Basketballer sind Trump-Unterstützer. Alle Basketballspieler sind Trump-Unterstützer. Weil die halt hauptsächlich schwarz sind. Die Schwarzen unterstützen den Trump halt einfach. Dirk Nowitzki. Auch ein Schwarzer, den Trump unterstützt. Ich habe mal einen Amerikaner getroffen, der Dirk hieß. Und dann habe ich gesagt, ja, Dirk, I like Dirk Nowitzki, hahaha. Und er so, ja, Dirk Nowitzki, finde ich super. The White Hope nennen wir ihn. The White Hope. Echt? Of the NBA. Ich dachte, er heißt The German Wunderkind. Ja, also ja aber auch The White Hope. Echt? Bei komischen Amerikanern. Okay. Oder damals, als er noch... Hatte der so eine Kapuze auf? So nee, er hatte immer so eine rot-schwarz-weiße Armbinde mit einem fetzigen Kreuz. Ah. Damit hat er mal Basketball gespielt in der Junior League noch. Dirk! Und hat den T-Shirt an Remember Karl Dönitz. Never forget. Kanzler of all time. Most underrated German Kanzler. Leader of the world. After the Bunker, der was Dönitz. Ja, vergessen. Ja. Du hast noch... Habe ich noch Platz 1, der ist ziemlich langweilig, weil ich einfach... Harald Schmidt. Ja, macht noch Traumschiff, ne? Und angeblich hat er eine Spiegelkolumne, wo er sich selbst... Er hat eine Spiegel-Daily-Kolumne. Ja. Daily sogar? Ja, Spiegel-Daily. Okay, guck, damit ist... Aber ich habe sie aber die liest, glaube niemand, weil niemand Spiegel-Daily liest. Ja. Muss man da muss man auch ein Abi machen. Da muss man Abo bezahlen. Ein Abi. Dafür muss man Abi muss machen. Man, zum Spiegel Abi Online lesen muss man Abi nein, machen. Nein, Spiegel Daily, nicht Spiegel Online. Spiegel Daily für Spiegel Online brauchst du Abi und für Spiegel Daily brauchst du ein Abo-Abi. Abi-Abo. genau. Abi! Abi, Abi! Hey! Ja, cool. Also, aber Harald Schmidt war früher. Wir können ja eher die schlechteste Abi-Mottos aller Zeiten machen. Das wäre doch cool. Was war denn euer Abi-Motto? Unseres war ganz schlecht. Veni, vedi, dormi. Ich kam, schlief und siegte. Also veni, dormi, vici. Ach, so war es. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Die Abstimmung ist schlecht gelaufen. Ja. Wie war deins? Unseres war ganz beschissen. Wir hatten eigentlich gar kein richtiges Abi-Motto. Sondern wir hatten nur einer von unseren Mitschülern, hatte das so selber entworfen. Es gibt ja irgendwie, man kann ja ganz viele Abi-Mottos und Shirts und so einfach von der Stange kaufen und der wollte es dann selber entwerfen, hat es dann so im Matrix-Style gemacht. Oh. Und so die Namen waren dann so im Matrix-Style geschrieben. Das sah eigentlich auch ganz cool aus, aber das Logo war dann eben Follow the White Rabbit. Dann alles im Wunderland. Rabbit, weißt du, Abi. Also, oh Gott. Rabbit. Ja, nicht schlecht. Ja. Ja, also offiziell psychisch labil. Weil wir alle völlig bekloppt sind. Super, ja. Aber es gab so eine kleine Bewegung, die Anti war dann, die hatten Pimmel-Abi. Die hatten einfach einen großen Pimmel auf ihrem Shirt. Auch gut. Penisse gehen immer. Pimmel auf Shirt. Also mein Bruder, die hatte damals das sehr bescheuerte, aber eigentlich ziemlich lustige Abi-Motto. Abi AC, die blauen Engel, und das war so die Technikerschule, also nicht Technikerschule, sondern das technische Gymnasium, und die haben auch immer schon während der großen Pause schon das erste Bier gekauft, weil da gab es irgendwie im Automaten. Geil, Mann. Weil das ja Berufsschule war. Mehr Bier. Also es war die gleiche Schule wie Berufsschule. Und ja. Dann gab's einfach, ich war auch auf so einer Schule. Dann gab es einfach Studieren wie in Bayern. Bier aus dem Automaten. Nee, Abi machen wie in Bayern. Da ist ja auch jeder. Abi, AC, die blauen Engel. Die, nur in Bayern sind alle Studenten immer betrunken. War sehr schön heute. Fand ich auch. Ich glaube auch. Gut, dass wir noch die großen 5 Abis im Motto zum rausgehen. Ich gebe mir mal schnell Mühe. Martins größten Hit hören einfach. Den lassen wir dann langsam raus, wenn ich jetzt Herodes hier eingebe. Oh, wird schwierig. Herodes. Aber du findest wahrscheinlich eine Live-Version. Live-Version. Das lässt sich übrigens auch sehr gut schreien. Die Herodes, die Herodes. Die Herodes. So wie Magic Martin. Martins größter Hit. Da ist doch schon eine Version, oder? Okay. Ja, das ist die Live-Version. Ich bin Student. Damit gehen wir jetzt raus. Unser Gast als jugendlicher Punk. Hey, wir haben 1100 Aufrufe. Weil ein guter Song ist. Weil es ein guter Song ist. Ich kenne den sogar. Ich wusste gar nicht, dass du damit was zu tun hast. Ich bin eine Legende. Halbnackt spielt er dann Badehose. Wir verabschieden uns von dir, unserem Hörer. Danke fürs Zuhören. Tschüss Martin, du hörst dir die Folge vielleicht nochmal an. Genau. Ich höre mir die erste Hälfte nochmal an. Und vielen Dank an... Martin Weber, Zauberer, der demnächst wieder Magic Martin heißt.